Herzlich willkommen hier im Dicken Engel. Deutlich nach der Halbzeit der Grillsaison 14-2 für Halle. Und heute habe ich hier den, oh, jetzt wird's schwierig, den Christos, Christos. Du reicht sagst schon. uns bestimmt gleich nochmal den Nachnamen, so wie man ihn wirklich aussprechen soll. Und du würdest gern politischer Geschäftsführer werden. Sag uns doch mal was über dich. Ja, also zu meiner Person, ich bin 40 Jahre alt. Mein Nachname wird übrigens ausgesprochen Zingeloudis, aber ich habe da keine Schmerzen mit, wenn man mich Christos nennt. Politischer Geschäftsführer, habe ich mir einfach überlegt oder gedacht, ist die Position, wo man innerparteilich was erreichen kann und wo man auch eventuellerweise, wenn das Team es möchte, also der neu gewählte Beruf auch Außendarstellung. Ich habe mich vor einem Monat dazu entschlossen, weil ich der Meinung bin, ich könnte helfen. Und es ist wahrhaftig nicht, ja, es ist also der Bufo ist momentan sicherlich nicht der beste Job, den die Piraten vergeben können. Aber ich bin der Meinung, ich könnte es schaffen. Ich glaube, der Bufo war noch nie die beste Position, die die Piraten vergeben könnten. Christus, was möchtest du denn erreichen? Weil wenn du dir das geben willst, dann musst du ja irgendein Ziel haben, was du in diesem Jahr umsetzen möchtest. Also ich war am Wochenende zum Beispiel jetzt in Frankfurt, da war ein Wahlkampf-Orga-Team, die Nachbesprechung. Da war ein Querschnitt der Piraten und es hat ungemein Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Und das hatte ich halt wirklich lang nicht mehr. Und wenn wir dieses Gefühl wieder auf die Partei kriegen, oder was ich persönlich erreichen will, ist, dass wir nicht mehr auf Twitter nur achten und die sogenannten Lautsprecher drauf hören, sondern wirklich mal einen Konsens finden, zusammen mit, also zusammen, dass wir dann wieder zusammenarbeiten. Und was für mich persönlich auch wichtig wäre, dass wir Ammonizitäten oder persönliche Ammonizitäten in irgendeiner Art und Weise wieder begraben. Dazu habe ich mir überlegt oder gedacht, dass man das hinkriegt durch Konferenzen, Regionalkonferenzen, das wäre halt für einen innerparteilichen Konsens positiv. Und für den Außen wäre eine Netcon als Beispiel super, also fände ich halt persönlich klasse, aber nicht jetzt, dass wir uns selber beweihräuchern, wie klasse wir sind, sondern auch mit externen NGOs einladen und da versuchen, auch Akzente zu setzen in dem Kernbereich. Was verstehst du unter Netcon? Netcon verstehe ich zum Beispiel, dass CCC eingeladen wird, ATTAC eingeladen wird, COMPAC und diverse andere NGOs, dass wir uns über unsere Kernthemen in einer offenen Art und Weise halt auch wirklich unterhalten. Ähnlich wie die Republika, nur in klein. Würde das unsere Kommunikationsprobleme untereinander positiv beeinflussen? Also Politik machen hilft da natürlich immer, weil es Energie braucht und die kann man schon mal nicht in Twitter investieren. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass da sehr, sehr viel Energie zur Verfügung steht, die sich dann dort relativ ungeregelt entlädt. Und glaubst du, die können wir in politische Energie umsetzen? Wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir sind eine politische Partei und wir sollten auf jeden Fall mal wieder unsere Kräfte in Politik reinsetzen und nicht in Angriffe gegeneinander. Das zum einen. Zum anderen ist die Netcom eher nach außen gedacht und die Regionalkonferenz nach innen. Aus Erfahrung her weiß ich halt, dass wenn Personen im RL, also im Real Life oder sich face-to-face sich treffen, eine ganz andere Kraft entstehen kann, als wenn man sich über andere Medien unterhält. Man kann das Gleiche natürlich auch über Mumble-Sitzungen hinkriegen, dass man dann untereinander sich wesentlich besser unterhält. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie viele Leute hier sind, und wenn ich aber dann gleichzeitig sehe, wie wenig Leute bei AGs oder wenn es um Besprechungen geht, drinne sind, finde ich das halt schön, wenn wir wieder unseren Fokus in eine andere Richtung setzen. Sprich, wir haben genug politische Gegner, die wir eigentlich angreifen könnten. Wenn wir das halt hinkriegen, fände ich das, also bin ich der Meinung, dass wir dann wieder positiv dastehen. Aber im Moment haben wir erstmal richtige Gräben, ne, die sich da auftun. Was sind das denn, aus deiner Beobachtung heraus für Gräben? Du meinst die einzelnen Labels, die sich untereinander zugesprochen fühlen? Ich glaube noch nicht mal, dass die Gremien so groß sind. Also die Gremien sind ja, Es gibt zum Beispiel diverse Labels. Wenn die Labels sind ja verschieden definiert. Wenn du ein Label siehst und sagst, hier, wat, das und das ist halt das Label, einer sieht es anders und der andere sieht es auch anders. Und da wird halt darüber diskutiert oder gar gestritten. Und da sind einer der Gründe, wo aus meiner Sicht die Schwierigkeiten entstehen. Und dass man sich dann auch nicht mal verzeihen kann oder eventuellerweise auch der Respekt fehlt. Ich kenne das aus LV bei uns. Es gibt Vertrauenspiraten, heißen die. Wenn man das bundesweit noch in irgendeiner Art und Weise implementieren könnte, könnte man so eine Instanz reinbringen, wo die Leute mal auch untereinander reden könnten mit einem Mediator, also Vertrauenspiraten. Also sozusagen in Einzelgespräche gehen, unter der Annahme, so viele Leute sind es gar nicht, die sich da so gewaltig fetzen. Wenn wir diese Annahme nehmen, ja. Was nimmst du an? Also es gibt ja Lautsprecher. Leute, die untereinander, wenn ein XY-Pirat schreibt das und das, dann regen sich ganz viele Leute vom anderen Lager auf. Und umgekehrt genauso. Wenn man aber die Leute mal zum Sprechen bringen würde untereinander, wäre es aus meiner Sicht einfacher. Das wäre der erste Schritt. Einer der Schritte, die man gehen kann. In Regionalkonferenzen oder in Konferenzen allgemein auch mal die Probleme ansprechen. Nicht nur, also ich meine keine Flauschkon. Ich meine damit wirklich konkret die Probleme ansprechen und mal miteinander diskutieren, wie wir es früher gemacht haben. Mit Respekt. Im Moment ist es ja eher so, dass selbst wenn wir hier befragen, Personen, die hier im Raum sind, nicht zum Mikrofon gehen und kritische Fragen stellen, sondern parallel lieber Twitter bedienen. Haben wir da, also du klingst sehr zuversichtlich, mich freut das irgendwie, aber woher holst du die Zuversicht? Die Zuversicht, woher ich sie hole, ich glaube an diese Partei zum einen. Und zum anderen weiß ich, dass wir eigentlich Nenner haben. Wir haben Nenner, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Wir wollen in dieser Gesellschaft was verändern. Und in der Parallele dazu, wenn du andere Parteien siehst, die hatten ebenfalls Probleme in den früheren Jahren. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wir es hinkriegen können und das gemeinsam. Und dann ist es auch relativ egal, aus welchem Lager das kommt. Wenn wir das wieder hinkriegen, dass wir miteinander kommunizieren. Dass jetzt auf Twitter wahrscheinlich wieder was abgeht, ist ja mittlerweile normal. Wenn wir es hinkriegen, die Basis mitzunehmen, also dass die Basis auch wieder gefragt wird, dass wir mehr Mitgliedsentscheidungen haben in jedem Prozess oder in mehreren Prozessen, dann fühlt sich auch jeder Pirat wieder ernst genommen. Könnte das auch was damit zu tun haben, dass wir nur in einem sehr groben Raster, nämlich auf den Parteitagen, irgendwie gültig eine Feststellung machen können, wer da die Mehrheit stellt? Es hat ja sicherlich etwas damit zu tun. Man trifft sich nur einmal oder zweimal im Jahr, bespricht Anträge und das war's. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wir haben aber für einen normalen Basispiraten oder für einen normalen Piraten, der in den Stammtisch geht, dem es überhaupt egal ist, was im Bund passiert, keine Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die wir haben, benutzen wir nicht dazu, ihn mitzunehmen. Es ist halt einfacher, auch für jeden Vorstand, das ist egal, LV, KV oder UFO, es ist einfacher, wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen, okay, ich habe hier eine strittige Frage, lass uns mal die Leute fragen. Und für den Vorstand als solches ist es immer einfacher, weil er dann sagen kann, hier, ich habe ein Ergebnis, XY haben mitgemacht, XY ist das Ergebnis. Darauf kann man sich beruhen. Und dann ist es einfacher für alle Beteiligten. So, wie es momentan teilweise entsteht, wird einfach was beschlossen und dann regen sich die 40%, die dagegen gestimmt hätten, eventuellerweise auf. Da die Möglichkeiten, so eine Befragung zu machen, gäbe es ja schon jetzt, allerdings nur unverbindlich. Es gibt ja bestimmte Überlegungen, das auch verbindlich zu ermöglichen. Und ich glaube, wir haben da in Neumarkt beschlossen. Bio meinst du? Genau. Also den gibt es ja in der Online- und in der Offline-Variante. Und als ich aus Neumarkt nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, hey, wir haben was, jetzt wird bald was passieren. Praktisch gesehen ist aber nicht wirklich was passiert. Worauf führst du das zurück? Und wie stehst du zum Bio und was würdest du tun, um den vielleicht werden zu lassen? Also Bio ist, also für mich ist es wichtig, dass die Mitglieder befragt werden. Wir schreiben uns an die Fahne, dass wir eine Mitmachpartei sind und wir setzen das nicht um. Neumarkt ist ja schon eine Weile her. Normalerweise müssten wir ganz stark daran gehen und wirklich sagen, wir wollen es umsetzen. Welchen Pool oder wie auch immer, das ist mir persönlich egal. Also ist mir wirklich egal. Wir müssen nur endlich mal umsetzen, zum einen. Zum anderen, eine Empfehlung der Basis, jetzt mit LS, also Lyme Survey, kannst du als Vorstand immer auch so abstimmen. Wenn du eine Empfehlung der Basis kriegst, XY an Leute haben gesagt, so und so, kannst du normalerweise als Vorstand sagen, okay, machen wir. Wir müssen mal wieder, oder ich bin der Meinung, wir müssen auch den Mut haben, auch da mal ein bisschen wieder dahin zu gehen und zu sagen, okay, was hält die Basis davon? Und dann sagen, okay, die Empfehlung sieht so und so aus, lass uns so abstimmen. Ja, das könnte man ja machen. So ein Tool wie Beo oder ähnliches hätte ja den Vorteil, dass es nicht One Way ist, also Vorstand fragt, Piraten antworten, sondern dass dann, Entschuldigung, Vorstand sind natürlich auch Piraten, Danke. obwohl man manchmal nicht mehr so den Eindruck hat, also vom Empfinden hat man manchmal das Gefühl, dass wenn du als Vorstand gewählt bist, bist du sofort der Gegner für viele Piraten, weil du plötzlich Macht hast oder sowas, ne? Natürlich Käse ist, aber nee, da wollte ich nicht hin. Der wesentliche Unterschied bei diesen gesamten SMV-Beo-Konstrukten ist ja, dass Basispiraten auch ohne Amt da aktiv selber einen Antrag einbringen können. Und der könnte ja dann zum Beispiel auch heißen, nee, Leute, wir wollen dies und jenes von euch als Vorstand, was ja über diese Einbahnstraße Lime Survey so ohne weiteres nicht möglich ist. Ja, du kannst aber doch einen Antrag stellen. Also ich kenne das jetzt aus Hessen. Wenn du als Mitglied des hessischen Verbandes bist, dann hast du das Anrecht dazu, einen Antrag zu stellen. Und es wird auch gestellt. Wenn du diesen Antrag stellst, wird kein Vorstand dieser Welt, oder zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal, irgendwas dagegen haben, diesen Antrag zu befragen. Also wir haben halt das Problem, dass wir formalmäßig so dermaßen formalfu geworden sind, dass wir die Freiheit, das piratige Mandat zu verlieren und zu sagen, wir machen einfach mal. Ich würde mir wünschen, dass die Mitglieder oder alle sagen, okay, hier gibt es einen Antrag, lass uns den einfach stellen. Und wenn du jetzt auf Bio wieder zurückkommst, ja, es wäre gigantisch und für jeden Vorstand fände ich das toll, wenn da die Anträge kommen würden. Am besten täglich. Das ist doch mal ein Wort. Der nächste Fragenkomplex wäre üblicherweise zur Parteistruktur. Es gibt ja Piraten, die bereiten Anträge vor, so unter dem Stichwort Parteirat oder Piratenrat oder Holztraktor hinter mir, Entschuldigung. Die bereiten solche Anträge vor, um den Landesvorständen ein bisschen mehr Möglichkeiten zu geben, auf der Bundesebene mit Einfluss auszuüben. Kennst du die Anträge und wie stehst denn du dazu? Soweit ich weiß, gibt es zwei Anträge, einmal diesen Piratenrat und einmal den anderen, wie auch immer der andere Antrag heißt. Es gab ja schon seit Seidenbusch schon immer solche Anträge als solches. Grundsätzlich strukturell ist es nicht schlecht. Es ist positiv für den Landesverband zu sagen, okay, wir haben einen gewissen Einfluss auf den BUFO. Aber das ist nicht, aus meiner Sicht nicht das gänzliche Problem. Die Kommunikation müsste einfach da sein. Das heißt, wir waren ja früher, keine Ahnung, 3, 4, 5.000, 6.000 Leute, von den Aktiven waren 1.000 da und da war es halt relativ einfach zu sagen, so und so funktionierte der ganze Prozedere. Seitdem wir irgendwie bei 30.000 angelangt sind, sind wir auch größer geworden. Und die Entfernung zum BUFO ist einfach aus meiner Sicht zu groß geworden. Also der gefühlte, nicht jetzt von den Landesverbänden. Normalerweise ist es kein Problem, beim BUFO anzurufen oder bei denen, mit denen man kann, dass man mit denen redet. Ich würde es ob wir das jetzt in der Satzung drinne stehen haben müssen oder nicht, das ist, soll die Versammlung machen. Ich persönlich finde das eigentlich nicht schlecht, dass da ein Piratenrat ist. Aber die einzelnen Anträge, wie ich es mir angeguckt habe, sind recht hart. Also das ist dann, du musst ja ein Gremium wie ein Buffer haben, wenn er natürlich dann die Angst hat, dass jeder Beschluss dann wieder gekippt wird, weiß ich nicht, ob er dann wiederum handlungsfähig ist. Es kommt auf die einzelnen Anträge an. Also man muss auch den Leuten auch eine gewisse Freiheit lassen, arbeiten zu können. Aber als Piratenrat, als Hilfestellung für ein Bufo finde ich persönlich gut. Könnte ja auch sein, dass diese Anträge jetzt im Eindruck der aktuellen Situation vielleicht ein bisschen das notwendige Maß überschießen. Würdest du in so einer Richtung, also Aufgabe ist ja Organisation der politischen Arbeit nach innen, soweit ich das verstanden habe, würdest du da in die Richtung auch eine Diskussion anstoßen und führen? Als Landesvorsitzender finde ich das halt gut, wenn die Landesverbände, die eigentlich total unterschiedlich teilweise sind untereinander, da zusammenarbeiten würden, aber nicht gegen den Bufo, sondern mit dem Bufo. Also wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Der Bufo oder der Bundesvorstand kann ohne die Basis nicht arbeiten. Und wenn der Bundesvorstand kein Input kriegt, dann haben die ein Problem, weil die wissen dann nicht, was da los ist. Genauso wie andersrum. Wenn die Landesvorstände keinen Input kriegen, dann wissen die auch nicht, was los ist. Ich würde mir schon wünschen, dass in der nächsten Zeit da eine bessere Zusammenarbeit herrscht. Also nicht nur, also beidseitig. So, dass die Informationsfluss in irgendeiner Art und Weise kommt. Wahrscheinlich meinst du die einzelnen Statements, die von anderen, von einigen Landesvorständen gekommen sind. Wenn diese Statements, wären sicherlich nicht passiert, wenn denn wir mehr Informationen bekommen hätten und wir und der Bufo als solches auch in irgendeiner Art und Weise besser kommuniziert hätte, und es wäre natürlich auch für den Bufo besser gewesen, es vorher von unserer Seite eine bessere Kommunikationsebene gegeben hätte. Wir hoffen, dass die nächste Runde da aus diesen Verhältnissen lernt. Ich warte auf Fragen zu diesem Themenkomplex am Mikrofon. Sonst stehen da noch immer 2, 3 Leute an. Außerdem beanstandet man meine Stimme auf Twitter. Ich bin heute einfach freundlich. Keine Fragen am Mikrofon, Leute. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Ich kann doch jetzt nicht schon nach 20 Minuten hier zum Thema Politik übergehen. Sammy. Ja, nur zu deiner Rettung, ich habe ja gar nichts zu sagen. Christoph, du hast eben gesagt, eine bessere Kommunikation zwischen Bufo und LAFOs und zurück, was ich absolut richtig und gut finde, dass da weder kreuzweise noch hin und her gegeneinander gearbeitet wird. Aber wie genau stellst du dir das vor, diese Kommunikation dann auch wirklich zu verbessern? Meine Vorstellung darin geht, es gibt ja verschiedene Gremien. Wir haben ja die Marina-Mampel am 15. als Landesvorstände. Wir haben einmal die Woche 1V-Treffen im Mampel, was jetzt die letzten 2 Wochen nicht stattgefunden hat. Wir haben ein Polgef-Treffen am Dienstag, glaube ich. Wenn diese Treffen in irgendeiner Art und Weise auch, wenn die Leute alle teilnehmen würden, sowohl von Bufo als auch von LAFO-Seite, wäre das halt einfacher von der Kommunikation zum einen. Zum anderen, wenn wir einfach eine bessere Informationsfluss, das heißt mal eine Mail, mal einen Anruf, das muss halt in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall besser laufen. Also derjenige, der in Bufo geht, sollte aus meiner Sicht so weit vernetzt sein, dass er eine Telefonnummer von Paki hat oder von, was weiß ich, aus Berlin, und dass er mal kurz anrufen kann und sagen, was ist denn da los? Das wäre so aus meiner Sicht ein Wunschdenken. Das konnten Sie ja bisher im Prinzip auch, denn die Telefonnummern sind kein Geheimnis. Und du hast aber recht, das kann man natürlich befördern und unterstützen in jeglicher Form. Aber du sagtest gerade Marina Kassel. Und du weißt, dass in weiten Teilen der Basis dann natürlich auch gesagt wird, intransparentes Köpfegeklüngel, und es wird dann nichts nach außen getragen und es kommt nichts dabei raus. Wie stehst du dazu? Wie will man das ändern? Ich meinte die Marina Mumble. Die findet am 15. im Mumble statt, zu deiner Marina Kassel. Die Marina Kassel war im Endeffekt nur ein Treffen der Landesverbände, Landesvorstände gedacht damals, dass man miteinander kommuniziert. Bei der letzten Marina, wo wir waren, war es zum ersten Mal, dass da Ergebnisse gefordert worden sind, mit denen wir auch als Personen, ich war ja auch in diesem sogenannten Raum da drinne, 2 Tage lang, da war ich recht überrascht. Geklüngel ist es nicht. Wir reden, es wird gestreamt und wir tauschen uns aus. Was macht der eine Landesverband, was macht der andere? Durch die Vernetzung der Landesverbände als solches sind auch viele, viele Sachen entstanden, wo man nicht an 3 Landesverbänden an der gleichen Stelle arbeitet. Und ich finde die Vernetzungstreffen als solches positiv. Es wäre halt aus meiner Sicht vorteilhafter, wenn nicht nur die Landesverbände, sondern auch also TSGs, DAGs miteinander halt wirklich besser kommunizieren. Okay, danke dir. Bitte. Robert. Ja, hallo. Du hast die Kommunikation angemerkt. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wann die ganzen Mitglieder, die so rund um die Gates, die wir nachher vielleicht ein bisschen ansprechen, wann die so eingetreten sind in die Partei und stelle fest, die sind auch durchaus schon 2009 dabei gewesen. Mich würde mal interessieren, war das 2009 oder gab es da die gleichen Probleme, die wir jetzt haben? Wie war da die Kommunikation unter den Ländern und unter den einzelnen Personen? 2009 war ich in der AG Wirtschaft oder 2010. Oder AG Ausland, verhafte mich da nicht. Ich wollte nach Bingen fahren und da habe ich das über diese sogenannte Mailingliste geschrieben. Innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten gefühlt kam eine Antwort aus Berlin, ja, ich hole dich dann ab und nehme dich mit. Die Kommunikation war auf den Mailinglisten aus meinem Empfinden heraus besser, weil kann ich dir nicht sagen, aber ich hab das so zumindest empfunden. 2009 darfst du auch eine Sache nicht vergessen, waren wir nicht ganz so viel und zum anderen hatten wir keine Parlamentarier, also sprich, wir hatten eigentlich nicht diese nach außen Darstellung, also wir waren unbekannt. Wenn ich damals den Leuten gesagt habe, ich bin bei den Piraten, habe ich erstmal eine halbe Stunde Vortrag halten müssen. Heutzutage kriege ich einen Vortrag und muss den Leuten erstmal erklären, dass wir positiv sind. Christus, ich habe vorhin irgendwie so mehr in einem Nebensatz meine Idee vom Amt eines politischen Geschäftsführers erwähnt, aber werde hier im Pad darauf hingewiesen, dass die Aufgaben der Vorstandsämter bei den Piraten ja eher geschmeidig definiert sind. Was ist denn dein Verständnis des Amts politischer Geschäftsführer? Und nachher kannst du mir dann gleich erklären, was Vertretung davon bedeutet. Vertretung? Das verstehe ich nicht. Ja, da gibt es auch einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer, für den du dich ja auch beworben hast. Und wie das zusammenhängt, das könnte man auch mal verstehen wollen. Aber wichtig wäre mir zu verstehen, was du unter politischer Geschäftsführer verstehst. Es ist, jeder, der ein Vorstandsamt war, weiß, dass das Aufgabengebiet oder die Aufgaben des Einzelnen eher über die GO geregelt wird. Ich kann jetzt hier erzählen, was ich will, wenn aber sollte ich denn tatsächlich gewählt werden, hängt es davon ab, wie die einzelnen Mitglieder sich die GO selber geben. Mein persönliches Ziel ist, an erster Stelle für die Innendarstellung der Partei zu sorgen und dafür, dass wir in eine Richtung gehen, wo wir alle miteinander können. Also der stellvertretende politische Geschäftsführer wäre nach meinem Ermessen so, dass man mit dem Polgef zusammen Hand in Hand arbeitet. Also dass man Projekte zusammenstellt, dass man Konferenzen zusammen kreiert, dass man mit den Medien kommuniziert, dass man diverse strukturelle Sachen macht, vielleicht sogar noch eine Strategie, die länger als ein halbes Jahr geht. Wir haben ja jetzt kurzfristig die Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Dass man die unterstützt, dann mittelfristig kommen wieder dann die Wahlen in 2 Jahren, dass man dann nicht wieder anfängt, 3 Monate vorher irgendwas anzufangen, dass man dann halt im Endeffekt dahin geht und sagt, wir arbeiten jetzt schon mal, fangen wir schon an. Interessant wäre auch, wenn man mit den Ländern zusammen was eine Art Image-Kampagne macht für unsere Partei. Also nicht nach innen, sondern nach außen. Aber das müsste man mit den anderen Mitgliedern besprechen. Da wird etwas zu seiner zum Thema Pressearbeit gefragt. Das würde dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut passen. Möchte der Fragestellende von Zeile 4 ans Saalmikrofon kommen? Weil ich bin nicht mit dem Stammtisch höchst vertraut. Sagt dir das was, Chris? Ja. Magst du? Stammtisch höchst war früher ein Piratenstammtisch. Das ist jetzt nicht... Den holen wir gleich weg. Ja, bitte. Du hast das Wort. Ich? Ja klar, da war nur gerade ein Echo da oben, weil jemand in den Raum gesprungen ist. Entschuldige. Stammtisch Höchst ist ein Stammtisch in ein ehemaliger Piratenstammtisch aus Hessen, der früher sehr, sehr aktiv war, der momentan aber als Stammtisch nicht existiert. In diesem Zusammenhang werden dir impulsive Tweets nachgesagt, die sich mit der Aussage, dass wir alle wieder miteinander können sollen, möglicherweise nicht vertragen. Ich habe jetzt keinen solchen Tweet vor Augen. Vielleicht magst du die Frage in Zeile 4 von Pat mal anschauen. Ich bin gerade da. Warte. Das ist immer sehr schwierig, also auf solche konkreten Dinge ohne Beleg dann, was auch für die Zuhörenden dann zu interpretieren. Vielleicht gibst du uns da einfach einen Rahmen, weil also Twitter ist ein Medium, was wir alle kennen und da kommen ja manchmal sehr, sehr spannende Sachen auch irgendwie mal auf die Tagesordnung. So, ich lese das mal kurz. Also höchst als solches gibt es als solches ja nicht mehr als Stammtisch. Sicherlich bin ich ein impulsiver Mensch und sicherlich habe ich auch, nachdem ich von einzelnen Mitgliedern, ich will jetzt keine Namen nennen, von diesem ehemaligen Piratenstammtisch immer wieder mal angegangen bin, auch impulsiv reagiert. Zapfumzüge verstehe ich jetzt nicht. Zapfumzüge. Derjenige, der das jetzt reingeschrieben hat, sollte mir mal bitte diese Zapfumzüge erklären. Zum einen. Zum anderen gab es halt einzelne Leute, wo ich persönlich sicherlich nicht gänzlich immer gut klargekommen bin in der letzten Zeit. Aber ich versuche sie zu ignorieren und ich habe versucht, mit denen eine Zeit lang zu reden. Sie haben geblockt aus meiner Sicht und ich kann den Leuten nur die Hand reichen. Wenn sie die nicht nehmen, kann ich es nicht ändern. Wenn es jetzt um Sebastian, also um eine Personalie geht, da war ich halt selber betroffen, weil er seit 5 Jahren ein Freund von mir war. Als Amtsinhaber muss ich halt akzeptieren, dass dieserjenige nicht mehr bei uns in der Partei ist. Ich glaube, jeder, der das jetzt kennt, dem hilft das wahrscheinlich. Und die anderen freuen sich auf eine Frage von Marco. Ja, eigentlich habe ich zwei. Also Christos, du bist momentan amtierender Vorsitzender in Hessen. Ihr seid erst im Oktober gewählt worden. Wirst du das jetzt dann parallel laufen lassen im Falle einer Wahl in den BUFO oder trittst du in Hessen zurück oder was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Und die zweite Frage wäre, weil ich es gerade hier im Wiki lese, wann klappt das mit der E-Mail-Verschlüsselung? Die E-Mail-Verschlüsselung klappt relativ schnell. Das wäre nicht das Problem. Gott im Himmel. Okay, dann ist das Wiki nicht aktuell, weil hier steht PGP-Code folgt. Ja, mache ich. Zum einen, zum anderen mit Hessen, das soll die Versammlung entscheiden. Also ich werde nicht zwei Ämter haben wollen, wenn denn die Versammlung sagt, ist nicht. Es ist mit den Kollegen abgesprochen, dass sie dann die Arbeit von mir übernehmen. Im Falle dessen, dass ich da zurücktreten muss und gewählt werde, im Falle dessen, dass ich beides machen werde, wäre das für 2 Monate, das wäre bis September oder Oktober, würde dann die neue Versammlung sein, der LPT. Das ist die Entscheidung der Leute auf dem APPT. Das waren so meine Gedanken. Jo, danke. Bitte. Oliver. Ja, eine Krisenmanagement-Frage. Wir haben ja schon gerade zuvor gehört, dass du Vorsitzender in Hessen bist für den Landesverband. Und da gab es kürzlich so einen Vorfall, Wahlkampfveranstaltung der AfD. Und ein Pirat von eurem Landesverband, der Martin, der hat ein Ei auf einen AfD-Typen geworfen und hat es mit der Aktion sogar in die Presse geschafft und sich in dem Rahmen nicht davon distanziert, sondern sich wiederholt dazu bekannt, dass er ein Ei auf da diesen AfD-Typen geworfen hat. Nun ist das natürlich eine schwierige Situation, als LAFO mit sowas umzugehen. Zum einen sind da diejenigen, die... Ich muss mich kurz erfassen, was? Nein, es geht darum, der Martin hat kein Ei geworfen. Also der Sachverhalt ist ein bisschen anders und die Frage ist, ob wir das da jetzt aufarbeiten sollen. Wäre sicherlich sinnvoll, das irgendwann zu tun. Möchte nur, bevor jetzt da alle möglichen Leute ans Mikrofon kommen und das Pad explodiert, sagen, wir stellen auch den Sachverhalt nachher gleich nochmal dar. Ich glaube, der Christus ist bestens informiert. Also der Martin hat keine Eier losgeschossen. Das mal dazu. Wir hatten uns in Hessen positioniert mit einem VMB. Also zumindest haben wir eine 80- oder 90-prozentige Mehrheit der Basis bei knapp 25% Beteiligung, dass wir gegen Gewalt sind. Das war jetzt 1 oder 2 Monate vorher. Und ich persönlich fand das halt nicht gut, dass der Martin das dann trotz Basisbeschlusses aus meiner Sicht nicht so dargestellt hat. Dementsprechend kam der Satz mit den Eier. Wer Eier hat, soll Politik machen. Mir kam das halt komisch vor. Weißt du denn, was ich mitbekommen habe, ist, dass ihr eine Pressemitteilung ausgesandt habt, indem ihr euch quasi schützend vor die AfD gestellt habt. Und das war natürlich ein Versuch zu deeskalieren, aber meiner Meinung nach eher ein Vorstoß, der die Eskalation weiter vorangetrieben hat. Und deshalb, das spricht ja auch draus, dass ihr das für den sinnvollsten Vorstoß gehalten habt und nicht etwa das irgendwie intern rügen zu klären. Wir wissen ja auch, hätte man intern einfach mit erhobenen Zeigefinger gesagt, du Martin, das macht man nicht, dann wäre das genauso unzufriedenstellend gewesen. Aber ich denke, dass das keine gute Lösung war und deshalb stehe ich so deiner Kandidatur. Ich stelle mir dann vor, wenn du dann im Bufo bist und da die nächste Krise kommt, dass dann da genauso ein misslicher Krisenmanagementversuch kommt und da bin ich dann halt skeptisch. Ich danke dir erstmal für deine offenen Worte. Wir sahen uns im Vorstand darin gehend, erstmal haben wir keine PM rausgeschickt, sondern eine Vorstandsmitteilung oder wie sich da schimpft, zum einen. Und zum anderen haben wir vorher Informationen rausgesucht. Den Martin haben wir natürlich intern auch kritisiert, aber wir sahen uns darin gehend einig, dass wir als Vorstand was dazu sagen. Okay, wenn es eine Vorstandsmitteilung ist, ist es ja was anderes als eine klassische Pressemitteilung. Insofern danke für die Info. Bitte. Der Seb, der möchte jetzt bestimmt was sagen, aber formuliere es wenigstens als Frage. Soll ich eine Frage formulieren? Das also wäre schon gut. Ich wollte nur kurz dazu sagen, zu dem Eierwurf und zum Eierwerfen, dass Martin Stadtverordneter in Frankfurt ist und die Stadtverordnetenversammlung nach einem Eierwurf auf einen AfD-Mann eben diese Geschichte hatte, dass sie sich davon unbedingt distanzieren wollten, alle Mann. Und Martin der Einzige war in der Stadtverordnetenversammlung, der eben gesagt hat, nee, er sieht nicht ein, sich davon zu distanzieren. Und dann gab es einen kleinen Eklat in der Stadtverordnetenversammlung. Das war die Geschichte, die dahinter steckt, mehr oder weniger. Das wollte ich eigentlich nur sagen, das war's. Okay. Okay, dann haben wir das Thema Eierwerfen auch abgehandelt. Das ist gut, aber es ist auch eine Überleitung in die politische Positionierung. Es wird ja im Moment gerade gibt es ja so Leute, die finden, wir müssten irgendwie mehr links sein oder überhaupt uns erstmal als links bekennen, so als Piraten, und andere, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sozialliberal sind. Und mich würde interessieren, wenn man schon so unbedingt so ein Spektrum aufmachen muss, und du musst das nicht, wenn du es nicht möchtest, wo verortest du dich politisch, und wie findest du, ist es adäquat, mit Leuten umzugehen in der Piratenpartei, die sich politisch ein wenig anders verorten? Also als erstes fand ich den Pluralismus früher super klasse, der Piraten. Da war es egal, ob du links, liberal oder sonst was warst. Das zum einen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich persönlich verordne mich sicherlich eher sozialliberal. Aber das heißt nicht, dass ich mit Leuten nicht zusammenarbeiten kann, die links sind. Ich arbeite seit Jahren mit Leuten, die aus dem linken Spektrum kommen. Und wir müssen aus meiner Sicht aufhören, ein Label aufdrücken zu wollen. Ich fände das halt besser, wenn wir ein Gesamtlabel Piraten wieder benutzen, dass wir zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir gehen mit. Vor 2 Jahren war ich damals auch bei der mitten dabei, und das ist eigentlich eher ein linkes Thema. Ich gucke nicht darauf, ob irgendein Thema links oder liberal ist, um mich da irgendwie einzusetzen. Ich empfinde das halt, da müssen wir als Piraten irgendwann mal aufpassen, dass die breite Basis sagt, wir dann auffordern, welche Richtung seid ihr. Das ist aus meiner Sicht gefährlich, weil dann die Konflikte eventuellerweise größer werden als das für die Partei. Nachdem du die Begriffe hier jetzt hast und immer wieder irgendwelche Fragen aufkommen, was verstehst du denn unter diesen sozialen? Die sozialen Aspekte der Einzelnen, wie zum Beispiel BGE, dass wir den Menschen helfen und liberal im klassischen Sinne, ganz kurz formuliert. Also einfach dieser individuelle Freiheitsbegriff verbunden mit einer sozialen Ader sozusagen. Aber das Wort sozialliberal hat ja auch in der Vergangenheit her eine Geschichte. Und ist das das, was wir damit verbinden? Wo kommt der Piraten her? Also was ist da die sozusagen der Gründungsmythos der Piraten aus deiner Sicht? Der Gründungsmythos war ja, dass wir in der Netzfreiheit die Freiheit oder zumindest aus meiner Sicht die Freiheit im Netz haben wollten. Und das wollten wir dann irgendwann mal aus meiner Sicht auch auf die Gesellschaft rüberbringen. Die Rechte der Menschen dafür zu kämpfen, dass sie die Grundrechte haben. Und das ist halt einer der Punkte, die wir auch wieder voranbringen sollten. Kurz formuliert. Das wird ja wahrscheinlich so die FDP der frühen 80er Jahre gesagt haben. Ne? Nein, denke eher nicht. Ich glaube, die sagen das auch heute nicht. Oder es sei denn, sie hätten es auswendig gelernt oder sowas. Ich habe am Mikrofon den Klaus und den Corbinian. Servus erstmal. Du hast gesagt, du findest Labels überflüssig, ja. Die Frage ist immer, die ich mir stelle, wer sich nicht selbst labelt, wird von anderen gelabelt. Das ist basiert, ja. Es ist ein Labelungsversuch basiert, der ist auch durch Aktionen und Medien durchgesetzt worden. Wir gelten als linke Partei mittlerweile in breiten Gruppen der Gesellschaft. Und wenn du dich nicht labelst, haben wir gelernt, wirst du gelabelt. Wie siehst du das? Kann man drauf verzichten? Ist es wurscht, ja? Dürfen die Leute nicht wissen, was sie erwartet, wenn sie Piraten wählen? Oder warum, was soll an einem Label schlecht sein? Wir haben ein Label und das sind Daten. Das zum einen. Zum anderen, was an einem Label schlecht ist, im Sinne von, wenn du sagst, du bist links, dann gehst du ja in eine gewisse Gruppe rein, und da sind ja nicht alle Punkte immer mit deiner Person einig. Und umgekehrt bei, wenn du sozialliberal oder wenn du Kernthemen nur projizierst, heißt es ja nicht, dass du in dem Moment nur die Kernthemen auf der Fahne hast. Das meinte ich mit dem Label. Nach außen ich glaube nicht, dass wir als nur links gelten. Wir sind immer noch die Netzpartei. Und uns wird in diesem Bereich eigentlich normalerweise das meiste Fachwissen zugesagt nach außen, zumindest nach meiner Filterbubble außerhalb der Piratenpartei. Okay, dazu noch eine Frage. Ich war neulich auf der Bayerischen Akademie der Wissenschaften eingeladen. Da ging es im weitesten auch um das Thema Netzpolitik. Wenn wir da das meiste Fachwissen haben, ja, wieso finden da Piraten nicht statt? Das ist meine Frage. Weil wir es versäumt haben, uns nach außen besser zu vernetzen. Unter anderem. Weil wir mit internen Problemen eher beschäftigt sind, als dass wir die Aufgaben darin sehen, uns mit NGOs oder sonst was dergleichen außerhalb unserer Filterbubble zu vernetzen und auch aufzutreten. Ist das die NetCon, die du vorhin schon angesprochen hattest? Ja. Glaubst du, Frage beantwortet? Ja. Oder wolltest du? Christus? Oder wollt ihr jetzt eine tiefergreifende Analyse? Mach doch mal, wie sieht's aus? Ja, also, wie schon gesagt, tiefergreifende Analyse wäre da schon mal wichtig, ja. Mir ist das alles ein bisschen zu hart, ja. Also, erstens mal, Pirat ist ein Label, das habe ich im Wahlkampf gemerkt. Wenn ich gesagt habe, Pirat, dann war die Frage, was wollten ihr eigentlich? Ja, ich benutze gern sozialliberal, weil ich das da schnell erklären kann. Erkläre ich ähnlich wie du. Habe aber immer das Problem, wenn jemand sagt, wir sind links, ja. Also ich kann das sagen, jede Pressemitteilung aus Berlin hat uns vermutlich 0,1 Stimmen gekostet, die hier veröffentlicht worden ist. Das konnte man auch schön verfolgen. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, ja. Weil wenn du dich nicht selbst labelst, wenn du nicht selbst sagst, das ist unsere Politik und das musst du in einem Satz erklären, das weißt du ja als Wahlkämpfer wahrscheinlich auch, dass du dann immer in Schwierigkeiten kommst, eine politische Darstellung zu machen und die Bürger wollen so im Ungefähren wissen, was sie von dir erwarten können. Ja, und denen geht's gar nicht um eine Programmatik. Du kommst ja aus Bayern. Wir haben 16 verschiedene Landesverbände und alle diese 16 Landesverbände sehen das Label Piraten sicherlich anders. Wenn du nach Sachsen gehst, wirst du eine andere Auffassung von Piraten haben, als wenn du nach Bayern gehst. Und das ist halt eines der Ziele des BUFOs, dass man da eine gewisse Einigkeit nach außen bringt. Wenn PMs jetzt von der Bundesstelle kommen, weiß ich nicht, ob das wirklich 0,1 kostet. Das finde ich jetzt persönlich irgendwie unfair gegenüber dem Team SG Presse, dass die dem Presseteam. Dass wir in den Infoständen teilweise total unterschiedliche Aussagen tätigen, ist manchmal auch ein Problem. Es ist auch ein Problem, dass wir immer eine andere Auffassung haben. Du kannst drei Piraten nehmen und alle drei Piraten könnten dir eventuellerweise eine andere Auffassung geben. Und für der Wähler als solches sieht in uns nicht eventuellerweise nicht immer das Gleiche, wie wir es sehen. Unsere Außendarstellung ist momentan schwierig. Wir haben das BGE, das kommt im linken Spektrum sicherlich positiv an. Wir haben den Datenschutz, wir haben verschiedene andere Themen in anderen Bereichen, wo es eher im liberalen Bereich positiv ankommt. Wir müssen halt nur versuchen, das nach außen zu bringen. Und unsere Kommunikation nach außen ist eher, dass wir uns dauerhaft streiten. Wenn du mal Twitter guckst, wie wir untereinander umgehen, ist Respekt ist was anderes. Wenn wir das kriegen halt auch viele Leute mit. Das ist ja immer so, wie denken, wir unterhalten uns untereinander oder es wird gebasht oder gar ein Shitstorm. Jeder, der einen Shitstorm bekommen hat, weiß, wie unangenehm das sein kann, wenn du auf einmal dein Handy anmachst und du hast 400 Menschen, in denen du beschimpft wirst oder sonst was dergleichen, ist es meistens aus meiner Sicht unangenehm. Die Caro und die Gefion haben ja im jetzigen Bufo ein paar Sachen angestoßen, wo man aus meiner Sicht weiter nach vorne gehen könnte, wenn man also die Konferenzen, die sie vorhaben oder was oder die Strukturen, die sie aufgebaut haben, gerade Gefion mit der SG Wahl jetzt am Wochenende, wenn wir das in irgendeiner Art und Weise auch für innerparteiliche Sachen nutzen und wenn wir nach außen ein bisschen geschlossener kommen würden, bin ich der Meinung, könnten wir wieder positiver dastehen. Ich möchte nochmal auf der Analyse eingehen, ja. Also ich sehe das Thema BGE nicht als linkes Thema, sondern als urliberales Thema. Also du findest in sämtlicher neoliberalen Literatur irgendwas drin, wo man sagt, Existenz muss gesichert sein, ja. Und es muss Teilhabe ermöglichen. Also geschrieben muss über den Lebenshaltungskosten sein, frei gesagt, also Teilhabe ermöglichen, ja, kannst du da unterstellen. Und das ist, weiß ich nicht, warum das links ist, das zum einen. Zum anderen bin ich der Überzeugung, dass es bei uns in der Partei fälschlicherweise die Meinung gibt, dass Liberalismus gleich FDP ist, ja. Also die haben da einen Alleinvertretungsanspruch anscheinend irgendwann mal generiert. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass viele Streitigkeiten, da sehe ich zwei Gründe dafür. A, wie schon gesagt, wir haben vielleicht eine zu große politische Bandbreite, also Sozialismus und Freiheit geht nicht zusammen, das wird nie zusammengehen. Und B, wir haben Bildungsdefizite. Und das ist eigentlich was ich jetzt von einem politischen Geschäftsführer erwarten würde, dass er die Bereiche Bildung fördert. Da gibt es von außen einige Geschichten laufen, 42 e.V. beispielsweise oder auch Paira. Es gibt innerparteilich Aktivitäten und ich glaube, dass da drin unter Umständen eine Lösung steckt, dass man auch ein gewisses politisches Bildungsniveau braucht, um politisch wirken zu können. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Eine politische Bildung wäre, eine politische Seminare zu geben, wie die anderen Parteien mit ihren Stiftungen das machen, fände ich persönlich gut. Wie, in was für ein Modell das bei uns klappen könnte, sollte, kann man ausarbeiten. Das zum einen. Und BG, ob das jetzt links oder liberal ist, können wir jetzt diskutieren, aber ich glaube, das ist nicht dieser Rahmen. Das Label liberal ist aus meiner Sicht nicht auf die Mitbewerber der FDP, sondern liberal ist wesentlich weiter. Und auch wir sind aus meiner Sicht sozialliberal. Wir haben sozialliberale Aspekte, aber wir haben auch linke Aspekte. Aber die Idee mit der Bildung, die existiert ja bei uns auch schon seit längerer Zeit. Wir müssen das halt nur umsetzen. Dann nochmal, wo siehst du linke Aspekte in unserer Politik? Also links heißt ja immer eine Umverteilungspolitik, ja. Darunter wird subsumiert. Es heißt, ja, Umverteilungspolitik. Das ist eigentlich dieses Zeichen, eher nach links verortet. Und wo siehst du bei uns in der Programmatik, im Grundsatzprogramm Umverteilungselemente? Das ist jetzt wieder mit dem Label links, ob das jetzt eine Umverteilung ist, sei mal dahingestellt. Wir haben in der Programmatik, wenn wir jetzt, oder gefühlt, fühlen die Leute, wenn wir in der Asylpolitik zum Beispiel gehen, wenn wir in den Bereich der Teilhabe gehen, bin ich schon der Meinung, dass wir auch linke Programmatik bei uns haben. Also ich würde nicht sagen, dass wir nur sozialliberal sind. Von der Programmatik. Oder ganz auch ganz einfach. Nochmal eine Frage dazu. Zur Asylproblematik, also die Asylthematik, weiß ich, dass die von einigen schnell nach links verordnet wird. aber sie ist extrem freiheitlich, sie ist radikal freiheitlich, ja, und hat nichts mit Umverteilung zu tun. Also rein von der wissenschaftlichen Einordnung her kannst du das genauso gut ins liberale Lager verordnen wie ins linke Lager. Und das sind halt so Elemente, wo ich mir denke, dass man darüber einfach mal reden muss, da auch dementsprechende Bildung haben muss. Gerade die radikal-liberalen, ja, lehnen zum Beispiel Grenzen ab, ja. Das ganze Ding ja dazu auch Grenzen. Ja, Klaus, ich bin ruhig. Müssen wir aber diese Diskussion jetzt vollständig heute Abend führen? Nee, ich wollte nur anregen, dass das so Sinn machen würde, sowas einfach mal aufzugreifen, und ich würde mal das von einem politischen Geschäftsführer erwarten. Ich sagte, glaube ich, irgendwo mal, das Problem ist, dass die Labels von verschiedenen Leutschienen gesehen wird. Dass die Lösung wäre unter anderem eine Bildungsseminare, die du halt selber jetzt vorschlägst. Ich würde mir wünschen von dir zum Beispiel, dass du jetzt sagst, okay, dann schreibe ich immer ein Konzept oder schreibe irgendwas dazu auf, und du gibst es dem jeweiligen politischen Geschäftsführer, dass er es umsetzen kann, der da gewählt wird. Darf ich dazu auch was sagen, weil es ist ein Zwiegespräch und mir brennt schon die ganze Zeit, also mir liegt schon die ganze Zeit was auf die Zunge, und das passt dazu. Ja, der Corbinian darf jetzt und der Klaus ist jetzt erstmal fertig. Also ich finde diese Gegensätze zwischen links und sozialliberal vollkommen künstlich, und ich verstehe die überhaupt nicht. Also für mich ist sozialliberal gehört für mich in das linke Spektrum rein und ist halt nur eine spezielle Ausformung davon. Für mich heißt links nicht Umverteilung, sondern für mich heißt links Gleichheit, Solidarität. Das ist für mich links, und es kann halt extrem viel bedeuten. Und Liberalismus war früher auch links, also wurde früher auch als links gelabelt. Insofern widerspricht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Und die Beispiele, die Zafford jetzt vorher ruhig gerade gebracht hat mit Asylpolitik, ja, das sind Linke und Liberale machen, aber wie gesagt, das passt auch selbst uns auch. Und mich nervt dieses sozialliberal oder links total. Also das, was war die Frage? Ja, kommt noch. Und deswegen würde ich mir jetzt, also nochmal weiter, also auch netzpolitisch sind ja die Kernthemen bei uns Piraten, die würde ich persönlich alle sehr links einstufen, sowas wie Netzneutralität, sowas wie Förderung von Commons, sowas wie Datenschutz auch, oder ja, alles Mögliche, oder die Infragestellung von Eigentum, von Intellectual Property, sind für mich klassisch linke Themen. Also insofern habe ich die Piraten schon immer als links gesehen, das kann man jetzt definieren, wie man will. Egal, ich würde jetzt dich mal fragen, wenn die Piraten ins Parlament einziehen würden, mit welchen Parteien siehst du die größten Schnittmengen, und wenn wir im Parlament sitzen würden, zwischen welchen Parteien würden die Piraten sitzen wollen, wenn es nach dir ginge? Kommt auf den Landesverband an. Wenn du, also es kommt, wenn du jetzt die einzelnen Landesverbände siehst, dann kommt es immer darauf an, wo das ist, wo die sitzen. Bundesebene meinte ich, auf Bundesebene. Auf Bundesebene gibt es Schnittmengen mit den Linken, auf der Bundesebene gibt es Schnittmengen auch mit der SPD, also sicherlich im linken Spektrum. So, würde doch bitten, jetzt das Maß des politischen eigenen Statements am Saalmikrofon nicht noch durch schnellere Sprache zu befördern. Olaf. Jo. Hat auch was mit links zu tun. Was ist denn der radikalen Erlass und wie stehst du zu dem? Und daran anschließend, haben wir denn Linksradikale bei den Piraten? Radikaler Erlass, Olaf. Was genau meinst du damit? Ich kann damit gerade nichts anfangen. Ob wir Linksradikale haben, du meinst gewaltbereite Radikale, oder worauf zieht das hinaus? Naja, also wird ja behauptet, dass wir das haben, und deswegen frage ich dich, deiner Meinung nach, haben wir das, haben wir das nicht? Wie würdest du das definieren? Ist jemand dann linksradikal, wenn er gewaltbereit ist? Oder ich meine, du musst es ja erklären, nicht ich. Dass du nicht weißt, was der Radikalanerlass ist, habe ich ja jetzt festgestellt. Ein Radikal, also radikale Leute, also ich verwehre mich gegen Gewalt jeglicher Art, persönlich. Reicht dir das, Olaf? Wobei wir haben ja im Programm stehen, bei Auslandseinsätzen, also wir sind keine pazifistische Partei, oder? Die Diskussion haben wir, glaube ich, schon mal geführt. trotz alledem haben wir aber auch einen Grundsatz, dass wir eine Partei sind und Parteien als solche sollten keine Gewalt verherrlichen. Und ich finde, eine Vermischung mit Auslandseinsätzen, mit innerdeutschen Gewalt, also das zu begründen, dass man in Deutschland Gewalt benutzen darf, finde ich schon recht unangenehm. Aber dann noch weiter dazu kommen. Darf denn die Polizei Gewalt anwenden? Ob die Polizei Gewalt zur selbst, also wenn sie angegriffen wird, wird sie sicherlich Gewalt anwenden dürfen. Notwehr. Ups. Zum Beispiel bei einer Sitzblockade würde die ja also aufgelöst. Und das machen die ja nicht unbedingt nett, sondern unter Umständen auch mit Gewalt. Und was hat das damit zu tun, dass wir eine Partei sind und Gewalt nicht positiv gegenüberstehen? Naja, du verallgemeinerst das ja. Du sagst ja ganz, hast einen ganz kurzen Satz, du lehnst Gewalt ab. Ich frage dich jetzt aber nicht innerhalb der Partei, sondern ich frage dich, wie stehst du dazu, dass die Polizei bei einer Demo gewaltsam eine Sitzblockade auflöst? Dazu haben wir ja eine politische Meinung, wir sind ja eine politische Partei. Irgendwann, also können wir dazu was sagen. Also wir sagen ja nicht nur was zu den Täten, also als Partei zu Gewalt aufrufen, so ein Unsinn, das macht ja auch keiner. Nochmal, wie stehst du dazu, zu der Problematik? Also wenn ich in Castor Transport zum Beispiel demonstriere dagegen und dort weggetragen werde, wäre ich nicht glücklich darüber. Ich würde nie aufrufen, dass man Gewalt in irgendeiner Art und Weise dazu benutzt, um seine politische Ziele durchzukriegen. Ich meine, eventuellerweise sollten wir beide uns das Wort Gewalt definieren, damit wir auf dem gleichen Nenner sprechen. Naja, also ich habe mal gehört, du definierst als Gewalt auch, wenn man Dinge kaputt macht? Du setzt jetzt gerade so einen allgemeinen Begriff, wenn man Dinge kaputt macht. Gibt es das? Gewalt gegen Sachen? Gibt es das überhaupt? Sachbeschädigung? Sicher gibt es das. Wenn du von der Botschaft zum Beispiel stehst und Molotow-Cocktails draufschmeißt, finde ich das total schlecht. Kriegen wir diese Diskussion jetzt irgendwie noch in einen konstruktiven Rahmen eingefangen? Vielleicht könntet ihr ja beide einfach mal euren Begriff von Gewalt, was ihr unter diesem Begriff versteht, kurz definieren und dann können wir das mal nebeneinander halten. Und da denke ich aber, dass der Christus der Erste sein müsste, der das tut, weil nicht genau das primär wollte ich ja sagen. Darstellung also, der politischen Meinung der Person am Mikrofon da ist. Nee, also ich wollte meinen Gewaltbegriff jetzt hier nicht darlegen. Also ich wollte, dass der Christus das macht. Also das war der Sinn der Frage. Also Gewalt ist für mich, wenn man gegen Menschen vorgeht. Gewalt ist, wenn man Sachen beschädigt, ohne es sein zu müssen. Gewalt ist in der Form, dass man auch Menschen eventuellerweise psychische Gewalt antut. Das ist Gewalt für mich. Und das lehne ich ab. Damit denke ich, ist doch die Frage beantwortet, oder Olaf? Ja, also ich muss dazu. Christoph sagt das, was er sagt. Alle anderen Leute bewerten das so, wie sie wollen, und ich auch. So ist das. Right of Bali. Waren versehen. Dann ab hinweg, Eddie. Ja, ich habe aber auch mal zu dem Gewaltthema noch eine Frage. Heute in den Nachrichten wurde mal verlautet, dass wir 20% mehr Gewalttaten von rechts gegen Ausländer haben. Andererseits wird auch festgestellt, dass da immer mehr auch gewaltbereite Linke sich darunter finden, die dann auch Gewalt gegen die Polizei ausüben. Ich finde, das ist aber an sich schon langsam ein politisches, gesellschaftliches Problem. Und da wollte ich mal fragen, wie siehst du das? Oder ich habe manchmal den Eindruck, wenn man das alles so mitkriegt, hätte man in der Piratenpartei über die Thematik nicht mal ein bisschen besser reden sollen? Also Gewalt an Ausländern. Ich bin ja selber einer. Ich bin aufgewachsen. Meine Mutter trug ein Kopftuch und viele Leute in meiner Jugend brachten, ja, Gewalt ist jetzt ein blödes Wort, brachten es halt dazu, halt Sprüche zu machen. Ich weiß noch, wo ich in der Grundschule war, das war halt relativ blöd. Und dadurch haben wir uns dann immer mehr abgegrenzt. Das heißt, abgegrenzt gegenüber der normalen Gesellschaft. Das beinhaltet halt die Problematik, die da irgendwo da ist, dass ein in einer Multikulti-Gesellschaft die Leute auch mal ein bisschen Verständnis für die andere Form als solches bringen sollten. Das zum einen. Linke Gewalt oder rechte Gewalt. Leute, also Gewalt ist aus meiner Sicht komplett schlecht. Also es ist nicht vorteilhaft. Was die Nazis machen, ist absoluter Bockmist. Wenn du in Sachsen gehst und da siehst, wie die Leute da teilweise, die Rechten dort sind, dann ist es erschreckend. Dementsprechend sind die gewaltbereiten Extremisten aus dem linken Lager wahrscheinlich genauso. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir da nicht da irgendwie dazwischen geraten, aus meiner Sicht. Wir sind immer noch eine politische Partei, wo wir eigentlich auch eher mit Diskussionen um politischen Mitteln arbeiten sollten. Könntet ihr... Nee, erst haben wir nochmal den Olaf kurz im Mikrofon, aber ich würde dann gerne nochmal auf die Fragestellung einwirken, inwieweit solche Diskussionen, die ja in einem breiten Teil der Gesellschaft irgendwie geführt wurden, als ich Kind war, also so im Umfang, im Zusammenhang Stadtbahn West und so weiter, inwieweit das für uns eine super schlaue Wirkung nach außen entfaltet. Aber erstmal Olaf. Ja, also ich habe es mir jetzt nochmal anders. Eigentlich wollte ich nicht weiter über Gewalt reden. Ist das okay, Monopol? Können wir das Thema so ein bisschen wechseln einfach mal? Auch wenn ich mich jetzt ein bisschen aufrege, sonst... Du darfst das Thema so wechseln, wie du möchtest, denn du hast gerade das Wort. Okay, super. Also, heute gab es ja im Spiegel die Snowden-Deutschland-Leaks. Die hat der Christoph vielleicht schon gesehen oder auch nicht. Scheint ja so, dass BND und NSA sehr arg zusammengearbeitet haben. Und wie sind damit die sogenannten G10-Gesetze verbunden und warum ist das für uns Piraten sehr wichtig? Die G10-Gesetze zu den Snowden-Fall vom Spiegel heute, meinst du? Yeah. Wir als Piraten sollten... also wir wollen ja im Endeffekt oder aus meinem Verständnis wollen wir ja, dass Snowden Asyl bekommt. Er hat das ja geleakt und die G10-Gesetze sind die Bin ich wieder weg oder ist der Christus weg? Christus ist weg. Also Entschuldigung. Die 10-Gesetze sind Einschränkungen der Telekommunikations- und Freiheits... Freiheitsgesetze. Also wir sind halt, wir wollen keine Beschränkungen dazu haben im Endeffekt und wir wollen ja grundsätzlich eine Freiheit haben, wenn ich das mal jetzt formulieren kann. Nur die G10-Gesetze müssen aus meiner Sicht halt überarbeitet werden, Olaf, zum einen. Und zum anderen sind ja jetzt 50 neue Seiten aufgetaucht im Spiegel, die dort wahrscheinlich auch aufgearbeitet werden. Ist doch super, du warst der Erste, den ich habe das jetzt schon mehrere gefragt, der wusste, was sie sind. Finde ich nämlich wichtig für einen politischen Geschäftsführer einer Piratenpartei. Super, auch wenn das ein bisschen holprig war, immerhin hast du es gewusst. Finde ich klasse, dank dir. Ich krieg ein Lob von dir, Olaf. Das muss ich mir eintragen. Naja, Christus, du darfst eins nicht vergessen. Wir haben hier mehrere Leute schon befragt in Richtung dieser Gesetze. Wir hatten auf der Bundeswebsite einen dicken Artikel zu dem Thema. Und das ist schon erstaunlich. Also kann man jetzt anders nicht sagen. Christoph. Grüne zum Mikrofon. Herr Grüne, bitte die 17. Oh, Entschuldigung, ich bin aus Versehen hier reingekommen. Leute, das ist ein Saalmikrofon. Da kann man nicht umsonst und aus Versehen hingehen. Eddie. Ich wollte an sich mal Gegenrede halten. Zu was? Also, mit den 17 Jahren, das fand ich auch nicht so richtig. Also, ich wollte mal auf was ganz anderes hingehen. Eddie, hast eine Frage an den Christus. Ja, ich will ihm ja die Informationen geben. Also, wenn ich heute die Nachrichten gehört habe, hat er mir irgendwie nicht so richtig beantwortet. Dann denke ich mir auch, vielleicht haben wir, ich habe mich die verschluckt, deswegen konnte ich ihn nicht. Wir haben da an sich doch noch Redebedarf. Also ich meine jetzt gar nicht diese Streitigkeiten, wie wir uns doch mal als Partei zu solchen Sachen, ich meine auch nicht da ein bisschen Mobbing, da sind teilweise werden da Schüler umgebracht oder richtig körperlich verletzt. Und da denke ich mir, da haben wir innerhalb der Partei doch einfach mal Redebedarf und dann vielleicht klappt das auch alles mal ein bisschen besser. So, danke. Oder er kann ja auch mal was dazu sagen, was er da, wie er das sieht. Ich habe deine Frage überhaupt nicht verstanden, ganz ehrlich. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich auf diese ganzen Streitigkeiten in der Partei. Da wird hier rumgestritten, ob die Einsatz der Mittel die angemessenen sind. So. Und wenn ich dann aber heute die Nachrichten sehe, es scheint aber bundesweit ein Gefälle zu geben, auch bei diesen ganzen Ausländerhass-Sachen. Da kriegst du hier in Köln Gott sei Dank recht wenig mit. Das scheint aber in anderen Landesteilen ganz anders auszusehen. Wie siehst du das? Es gibt also ein Ausländer heißt, du meinst, ob das das in Deutschland gibt? Guckt er die Botschaften an aus den arabischen Ländern, die sagen, teilweise geht nicht in den Osten, weil es dort gefährlich ist. Wie soll ich sehen? Ist es für jeden Ausländer, der ein bisschen dunkelhäutiger ist, gibt es Landstriche, die in Deutschland gefährlich sein könnten? So sehe ich's. Ja, danke dir. Ich bin anscheinend nicht in der Lage, dir das zu vermitteln, was ich meine. Das halte ich für möglich, Eddie. Wir können das aber gerne nachher in der Nachsitzung noch mal ein bisschen besprechen. Im Jorgo. Ja, ich habe nur eine einfache Frage, Christus. Ist es so, dass man mit vollem Mund nicht sprechen darf? Mit vollem Mund nicht sprechen? Nicht sprechen sollte. Sollte man wohl nicht. Wahrscheinlich. So ist es. Vielen Dank für diesen hervorragenden Beitrag, damit wir uns von dem Christus in seiner Eigenschaft als zukünftiger politischer Geschäftsführer dann ein wunderbares Bild machen können. Er wird niemals mit vollem Mund reden. Raven. Bitte, bitte eine vernünftige Frage. Ja, du hast bloß so einen Nebensatz fallen lassen. Bist du wirklich der Meinung, dass jemand, der etwas dunklere Haut hat, hier im Osten zum Beispiel in Sachsen seines Lebens fürchten muss? Nicht ich. Es gibt von den arabischen Botschaften die Aussage, dass man dort vorsichtig sein soll. Das ist eine Aussage von den Botschaften. Und wie ist deine Ansicht dazu? Es gibt Landstriche im Osten, kommt halt immer drauf an, wo du hinfährst. Also in Leipzig zum Beispiel fühle ich mich, ist es super klasse, oder in Dresden, wo ich war, oder in Halle oder in verschiedenen Städten, da ist es eigentlich aus meiner Sicht nicht das Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, im ländlichen Bereich ist es problematisch. Zumindest da, wo meine Ex-Frau herkam, aus dem sächsischen Land, also das ist da um Leipzig rum, war es interessant. Kannst du das spezifizieren? Ich kam 2007 nach Deutschland wieder, oder 2006 war das, ich weiß nicht mehr, weil die Wahlkampf dort war. Ich habe dort in Sachsen extrem viel NPD-Plakate gesehen. Die Bevölkerung als solches hatte eine andere Ansicht als ich zu Rechten. Reicht das? Ja, reicht. Das ist allerdings kein sachsenspezifisches Problem. Olaf. Sorry, meine Taste klemmt manchmal ein bisschen. Jetzt, wo ich mich wieder ein bisschen auch beruhigt habe diesbezüglich und der Kollege, der da eben auch schon ein bisschen angefangen hat, nochmal zu dem Thema Gewalt. Also ich sehe einen deutlichen Unterschied zwischen linker und rechter Gewalt in der Art der Gewalt. Das miteinander überhaupt gleichsetzen zu wollen, finde ich fragwürdig. Definier doch mal bitte für mich, wie sieht linke Gewalt aus und wie sieht rechte Gewalt aus? Und warum kann man das entweder in einen Topf schmeißen oder kann man das eben nicht in einen Topf schmeißen? Also, Rechte sind grundsätzlich ein Problem, Olaf, und müssen in ganz, ganz Deutschland bekämpft werden. Das zum einen. Aber bitte nicht mit irgendeiner Gewalt, sondern wirklich bekämpft. Die Linken sind ja meistens anders organisiert. Meistens überhaupt nicht. Und nein, man kann normalerweise die beiden nicht miteinander vergleichen. Allerdings ist unterm Strich betrachtet Gewalt immer noch Gewalt. Ja, aber wie sieht denn diese linke Gewalt aus, die da in diesem neuen Verfassungsschutzbericht jetzt beschrieben ist? Was ist das für eine Gewalt, die da passiert? Die meisten, die in der Verfassung, also die kommen ja durch Anzeigen zustande und die werden dort aufgeführt. Soweit ich weiß. Und die Gewalt als solches ist ja, sind ja unterschiedlich. Die meisten gehen ja gegen Sachbeschädigungen von der linken Seite aus oder durch Besetzung von irgendwelchen Häusern oder sonst was. Und die von der rechten Gewalt gehen ja eher gegen Menschen. Darauf wolltest du hinaus, oder? Ja, und deswegen habe ich ein Problem, das in einen Topf zu schmeißen oder zu relativieren oder so. Ne? Also dann sollte ich das vorhin so angeklungen haben, dann tut es mir leid, Olaf. Ich habe mich ja auch schon wieder beruhigt, weil ich finde es halt nur schwierig, als politischer Geschäftsführer, denke ich, muss man sich sehr genau ausdrücken und ja. Direkt dazu, Monopol. Ich glaube, der Klaus ist dran, ja. Danke. Also ich möchte mal was sagen, ja. Ich finde diese Verharmlosung von linker Gewalt, finde ich extrem problematisch, ja. Wer Zeit hat, der soll mal nach Buchenwald fahren, ja. Da sieht man, wie ein Konzentrationslager von den Nationalsozialisten direkt von Stalinisten übernommen worden ist, ja, die eher links gerichtet worden waren, die sogar die Infrastruktur benutzt haben, wo Menschen gestorben sind, wo Menschenrechtsverbrechen gegeben hat. Und deshalb finde ich diese Differenzierung nicht gut. Und wie schon gesagt, Gewalt bleibt Gewalt. Danke. Geraten wir gerade in ein Fahrwasser, was nicht mehr geeignet ist, uns über die Eignung des Kandidaten zum politischen Geschäftsführer zu informieren, frage ich einfach mal alle Leute am Mikrofon und bitte dann um weitere Fragen. Jens. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass linke Gewalt eben nicht ganz so schlimm ist wie rechte Gewalt, weil sie sich nicht gegen Menschen richtet, sondern eher gegen Sachen. Reicht das dann nicht als Differenzierungsmerkmal aus, zu sagen, wir lehnen halt Gewalt gegen Sachen ab? Denn es gibt ja auch zum Beispiel Linke, die Gewalt gegen Menschen durchgeführt haben, wie die RAF zum Beispiel. Wie bewertest du denn derartige Organisationen? Du möchtest eine Bewertung von mir von der RAF haben? Sie war eine Terrororganisation aus meiner Sicht. Ja, wird ja auch gegen Gewalt gegen Menschen verübt. Deswegen, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass du sagst, naja, Linke verüben ja keine Gewalt gegen Menschen. Bezogen auf den Verfassungsbericht, den Olaf meinte. Leute, wir machen irgendwann mal in aller Ruhe eine wunderbare Diskussion, meinetwegen am Freitagabend vor Dingsda Halle und dann setzen wir uns alle zusammen gemütlich in die Kneipe, bestellen uns 4 Riesenbier und dann machen wir eine Diskussion mit allen, die es wollen, über den Gewaltbegriff. Ich möchte jetzt irgendeine andere Frage, die irgendetwas mit dem Amt des politischen Geschäftsführers zu tun hat. Bitte. Darf ich was fragen? Robert. Ich würde gerne eine Frage, die ich Michael Ebner gestellt habe und die er sehr ausführlich und differenziert beantwortet hat, zum Thema Patriotismus. Da geht es auf der einen Seite um den Inklusionsantrag in Bochum 1 zu den nationalen Identitäten. Dazu habe ich eine Frage, wie weit können wir in diese Richtung uns politisch äußern oder betätigen? Auch vor dem Hintergrund, was zum Beispiel gerade bei dem D-Day, bei dem 70-jährigen Gedenktag da in Frankreich gelaufen ist, wo auch Patriotismus der Franzosen ein wenig zum Ausdruck kam. Und auf der anderen Seite das Thema Anti-Deutschtum, Flaggen, was jetzt gerade zum Fußball geht, wo sehr deutliche Kritik von der sehr linken Seite kommt an den Deutschlandflaggen. Wie weit können wir deiner Meinung nach als Piratenpartei uns da programmatisch aufstellen? Also normalerweise ist es ja so, dass wir auch andere Themen haben. Dieses Flaggen sich irgendwo aufstellen, weiß ich nicht, ob das unbedingt unsere Thematik ist. Nun ist es so, dass wie soll ich das ausdrücken? Es gibt eine gewisse Gruppe oder eine gewisse Menge von Menschen in der Piratenpartei, die nimmt an solchen Fahnen und Umständen Anstoß. Und andere nehmen Anstoß daran, dass die es so häufig tun. Da ist es irgendwie so, dass innerhalb der Partei sich ein Riss zeigt, jetzt ganz sanft eigentlich an genau diesem Faktum. Wie wirken wir denn dem entgegen? Wie kriegen wir die Leute denn dazu, sich in einer, sagen wir mal, sozial wenigstens halbwegs verträglichen Art und Weise miteinander auseinanderzusetzen, zielorientiert? Also als erstes wollen wir Menschenrechte und Grundrechte stärken, aus meiner Sicht, und nicht den Patriotismus verbreiten. Das passt ja auch zu unserer internationalen Bewegung. Zu den Fahnen. Das ist immer relativ schwierig. Also wenn du Fußball schaust, dann hältst du zu einem Land und das bringst du dann zum Ausdruck. Ob du das jetzt unbedingt mit Patriotismus vergleichst, sei mal dahingestellt. Das ist genauso wie wenn du zu einer Mannschaft hältst, dann hältst du auch die Mannschaft von denen um. Das sollten wir mal vielleicht den Begriff irgendwann mal differenzieren. Ich glaube nicht, dass die Leute, die wirklich eine Deutschlandfahne oder eine Griechenlandfahne oder irgendeine andere Fahne hochhalten, irgendjemand damit verletzen wollen in ihren Gefühlen. Und die Leute, die das als nationalistische Bewegung sehen, sollten eventuellerweise zu einer WM oder wo das halt stattfindet, auch mal drüber hinwegsehen dürfen können. Dass wir alles nicht ganz so verbissen sehen. Ja, aber wie überbrücken wir diese Kluft zwischen den verschiedenen Strömungen, die da also irgendwie, ich meine, ich habe zwar über eine andere Fahne geredet als du, aber es ist genau dasselbe. Und an solchen Symbolen machen sich Dinge fest. Und der eine, der findet das irgendwie ganz wichtig und toll und der andere findet das ganz, ganz übel. Und wir müssen doch, ich interpretiere dich jedenfalls vorhin wir müssen doch gucken, dass die Leute miteinander in konstruktiven Dialog geraten. Es scheint aber sehr schwierig zu sein. Also aus eigener Kraft ist das jetzt 3 Monate lang nicht gelungen. Stattdessen finden sich jetzt neue Fähnchen, über die man sich streiten kann. Wie kommen wir in diesen konstruktiven Dialog rein? Du meinst hier eine Fahne in Bremen? Also wir haben so viele Fahnen, irgendwelche Wimpelchenfahnen hast du nicht gesehen, ne? Da könnte man doch eigentlich, also ich bin fest davon überzeugt, wenn ich jetzt mit Olaf und dir in die Kneipe gehe, wir würden uns irgendwie darüber unterhalten und wir würden unsere Meinungen austauschen und danach wäre noch alles heil. Und den Eindruck habe ich in der Piratenpartei nicht. Mir geht's gar nicht um den inhaltlichen Punkt, mir geht's um die Frage, wie kriegen wir die Leute an einen Tisch, dass sie miteinander reden, so wie uns die Zivilisation das irgendwie gelehrt hat und nicht auf die Art und Weise, wie das im Moment gerade passiert, nämlich vollkommen am Ziel vorbei und überhaupt nicht auf den Wunsch ausgerichtet, wir wollen uns verständigen, wir wollen den anderen verstehen und dann irgendwie gemeinsam in eine politische Aktion münden. Also als erstes wäre es super schön, wenn auf dem ABPT keine Fahnen rumhängen. Soll das ja nicht geben, gehe ich von aus. Zum anderen hatte ich ja schon zu Anfangs gesagt, es ist immer was anderes, oder was du auch selber sagst, es ist immer was anderes, als wenn wir über irgendwelche Medien wie Twitter uns unterhalten, als wenn wir uns in der Kneipe irgendwo unterhalten. Wenn wir aber jetzt alle Leute da in die Kneipe reinbringen, wird das problematisch. So große Kneipen haben wir gar nicht. Oder behaupte ich jetzt einfach mal. Persönlich wünschen, dass die Leute untereinander die einfach mal zwei Gänge runterschalten und mit dem jeweiligen mit dem Provozieren als solches aufhören. Dann würden wir schon mal zwei Schritte weiterkommen. Wenn wir dann sogar noch eine Diskussionskultur schaffen, auf Konferenzen oder auf Treffen, wie zum Beispiel in NRW, wir müssen reden, was es letztes Jahr gab, dann kommt man sicherlich weiter voran, weil man sieht den anderen da nicht unbedingt als Gegner, sondern man kann auch miteinander reden. Wenn denn wir das nicht immer nur verschieben, sprich, das geht ja nicht nur um die Fahnen, sondern um alle Themen, wo wir diskutieren, dass wir in der Öffentlichkeit, also in einer Konferenz zum Beispiel miteinander kontrovers diskutieren, dann bringt das mehr mit einem Ergebnis darunter. Zum Beispiel könnte man da daraus Anträge schreiben, machen oder mal gemeinsam arbeiten, dass man dann versucht, Anträge für den nächsten BPT hinzukriegen. Wenn es eine Bio gibt, wäre es natürlich noch besser, dass man es darüber macht. Danke. Wer war denn als nächstes am Mikrofon? Sonst fangen wir einfach von hinten an, Andrea. Hat aber nichts mit Fahnen zu tun, ist trotzdem okay. Gott sei Dank, piratiges Mandat. Nee, weil ich kann es echt mit den Fahnen nicht mehr hören, Entschuldigung. Christos, also was ganz anderes. Stell dir mal vor, du wirst gewählt so als politischer Geschäftsführer, da ist Presse auf dem ABPT und du hast plötzlich ein Mikro in der Nase und dir wird die Frage gestellt, Herr Christos, die Piratenpartei versinkt so langsam in der Bedeutungslosigkeit. Mit welchen Themen oder Aktionen wollen Sie das ändern? Sehr geehrter Herr Reporter, ich möchte das mit unseren Kernthemen ändern. Wir sind breit aufgestellt und wir streiten uns definitiv nicht. Wir wollen nach vorne kommen und wir werden es Ihnen im nächsten Jahr beweisen, dass wir positiv aufgestellt sind. Kommt Ihnen an. Wir haben offenkundig Flügel in der Partei oder Strömungen, wie man es auch immer nennen will. Ich habe mich heute auf Twitter kurz mit Michael Ebner unterhalten. Ich stelle mir die Frage, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir diese Flügel vielleicht mal institutionalisieren würden, wie es andere Parteien ja auch machen. In der SPD gibt es den Seeheimer Kreis und vielleicht auch gibt es auch linkere Gruppierungen und so weiter. Würdest du das grundsätzlich kritisch sehen? Also sollten wir Piraten eher so ein gemeinsames Ding machen oder findest du es sinnvoll, innerhalb der Piratenfraktionen zu bilden, die halt dann auch mit einer gemeinsamen Stimme nach außen treten können und Ich würde mir wünschen, dass es die Basis als solches oder die Leute, die sich da sehen, das selber entscheiden. Weil sie sollten sich selber definitiv organisieren. Wenn der Wunsch von den Leuten besteht, sollen sie sich organisieren. Aber bitte in der Partei, nicht mit irgendwelchen Vereinen außerhalb. Ja, aber ich habe dich nach einer persönlichen Ansicht gefragt. Also wie siehst du das? Würdest du da mitmachen wollen zum Beispiel in irgendeinem Flügel, wenn du sagst, du bist sozialliberal, wenn sich jetzt eine sozialliberale Fraktion innerhalb der Piraten gründen würde, war ja mal der Versuch mit Frankfurter Kollegium, würdest du da mitmachen wollen? Beim Frankfurter Kollegium habe ich damals kritisch gegenüber gestanden, weil es außerhalb der Partei war oder ist. Zum einen, ich würde als politischer Geschäftsführer sehe ich mich neutral. Das heißt, ich würde als politischer Geschäftsführer nirgendwo mitmachen. Sollte ich kein Amt innehaben, dann ja. Joachim. Ja, mir geht es eher um die Arbeit nach innen, nicht um die Außenwirkung. Und daher die Frage, hast du irgendeinen Plan, wie man die Aktivierungsquote innerhalb der Partei und damit die Wirksamkeit und Produktivität der AGs erhöhen kann? Wir müssen die AGs aus meiner Sicht strukturieren und dazu übergehen, dass sie die Fraktionen als solches aktiver und zuarbeiten, weil die Fraktionen aus meiner Sicht relativ alleine gelassen werden. Die Idee, jetzt zu sagen, also als erstes wäre es halt irgendwo angenehm, dass die Leute oder die Piraten, die irgendwo mal bei uns eingetreten sind, überhaupt im Klaren darüber sind, dass wir AGs haben. Das ist, es gibt viele Stammtische, die machen im KV-Ebene vieles. Allerdings interessiert sie das nicht, was in der Bundesebene ist. Und sie haben halt, oder zumindest mein persönlicher Eindruck, eine gewisse Berührungsangst mit Arbeit auf Bundesebene, dass wir Werbung dafür machen, dass die AGs überhaupt existieren, dass die AGs Hilfe brauchen. Natürlich sollte nicht jeder, jeder hat seine Fachgebiete und diese Fachbegriffe, Gebiete sollten wir irgendwo stärken in den jeweiligen AGs. Also dass jeder, ein KVX, wenn er weiß, er ist gut, dass man ihn halt wirklich eventuellerweise mal zur Zuarbeit mit auffordert, anhand zum Beispiel eines Mitgliedesschreibens oder auf Aufforderung von Bundesseite oder von LAFO-Seite. Und die Strukturierung als solches bei den AGs wäre aus meiner Sicht halt auch positiv, dass die AGs eventuellerweise nicht bis zum Antrag arbeiten, sondern dass sie auch die Aufgaben übernehmen, danach hinaus weiterzuarbeiten. Das heißt auch sich mit NGOs in ihrem Fachgebiet vernetzen und dass dann im Endeffekt die Arbeit anfängt. Olaf. Jo. Ja, passt ja sozusagen zum Thema, hatte ich hier vorhin schon reingekippt. Was ist denn so, erzähl doch einfach mal über Hessen, da bist du ja jetzt erster Vorsitzender. Wie läuft's denn da so mit den politischen Arbeit in den AGs, AKs und welche coolen Aktionen gab's denn so im letzten Jahr in Hessen, die ihr irgendwie unterstützt habt? Kannst ja wirklich sozusagen das, was du deinem LV macht oder was jeder macht, mal beschreiben und ja. Im LV-Bereich sind wir, die AK Sozial ist es relativ positiv. Sie hat die einzelnen Arbeitsämter jetzt angeschrieben. Wir verstehen uns halt darin, wenn jemand kommt, der was machen möchte, wird er unterstützt. Sei es jetzt mit CSD-Aktionen, wie er jetzt in Frankfurt macht, haben wir ja vorhin erst einen Beschluss gehabt, dass wir sagen, okay, wir unterstützen euch. Wir machen in allen Bereichen, wenn sowas kommt, sind wir bereit, da was zu machen. Wir haben die Südhessen-Konferenz aufgebaut. Damals der Michael Palm mit dem Age zusammen, dann die Nordhessen-Konferenz und demnächst wird es eine Mittelhessen-Konferenz geben. In der letzten Südhessen-Konferenz haben wir zum Beispiel, hat der Fredo einen super Vortrag gehalten im Bereich Energie und auch im Bereich Flughafenlärm für Frankfurt. Nordhessen gibt es eher die Bereiche Fracking, wo wir da relativ mit ATTAC und so weiter zusammenarbeiten. Ich selber bin auch bei ATTAC tätig, also was heißt ja tätig, ich bin da mit aktiv, wenn ich Zeit zu habe, dass wir die Fracking- und die TIP-Richtung da die Bevölkerung aufklären. In Hessen als solches versuchen wir, politische Arbeit haben wir mit Themenbeauftragten besetzt, die in ihrem Fachbereich dann arbeiten. Das ist dann in der Aufphase, da haben wir verschiedene Themenbereiche, die wirst du sicherlich Themenbeauftragte. Und wir arbeiten darin gehend, dass wir versuchen, die innerparteiliche oder die außenparteiliche Darstellung besser darzustellen. Also ich bin ja auch hier in Hessen noch ich habe auch wirklich nie das Gefühl gehabt, dass ihr irgendwie jemand Knüppel zwischen die Beine werft. Und wenn jemand zu euch kommt, hast du ja eben auch so beschrieben, ich vermisse so ein bisschen die aktive Rolle. Willst du das anders machen im BUFO oder willst du das eher genauso machen wie in Hessen? Das heißt eher darauf reagieren, was die Basis macht und dann Ja. Also wir haben ein Strategiepapier auf der Marina hergestellt mit dem Volker zusammen. Da hatten wir ein Seminar, was uns über ein Jahr strategisches Dransetzen in der Öffentlichkeitsarbeit stellt. Das hat uns der Robert mit ausgearbeitet. Das war eine Art Organigramm für Themen, die wir punktuell setzen. Zusätzlich parallel haben wir angestellt, dass wir thematisch auch tagesaktuell funktionieren. Wir haben in der Öffentlichkeitsarbeit Anfang des Jahres, also Anfang, als wir angefangen haben, die Struktur anders aufgeteilt, dass nicht nur die klassische Pressearbeit da ist, sondern eine in drei Bereiche, in strategisches Team, in klassische Pressearbeit und in Social Media. Das war erstmal zu der Arbeit, zu der politischen Arbeit. Es ist halt manchmal schwierig, dass wir thematisch momentan so arbeiten müssen, dass wir es selber setzen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass mehr von der Basis kommen würde, auch von dir, Olaf, dass wir dann als solches auch weiter besser dastehen würden. Birgit und Andreas, ich weiß nicht, wer von euch zuerst am Mikrofon war. Ich lasse Birgit gern Vortritt. Ich danke dir, Andreas. Nochmal direkt zu den AGs, Christos. Glaubst du, dass die AGs auf Bundesebene irgendwie in irgendeiner Form legitimiert werden sollten, also zum Beispiel in der Satzung festgeschrieben werden sollten? Und wie beurteilst du das Konzept der Themenbeauftragten? Würdest du das fortführen oder gar verändern, verbessern, abschaffen, wie auch immer? Die Themenbeauftragten als solches finde ich positiv, dass man miteinander arbeitet. Aber aus meiner Sicht wäre es schön, wenn die Themenbeauftragten von den AGs kommen würden und nicht vom BUFO. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die AGs sind... Die kommen größtenteils aus den AGs. Johannes hatte damals angeregt, dass die AGs oder die Leute, die an Themen arbeiten, sich auf eine Person einigen, die dem BUFO vorschlagen, und daraufhin hat der BUFO die ernannt. Also der Vorschlag kam aus den AGs. Ja, das war in Hannover, wo der Johannes das gemacht hat. In dieser ARL-Sitzung hat das damals vorgetragen und ich fand die Idee und finde die Idee von Johannes gut. Ich wurde aber letztens bei Herzblatt belehrt, dass das schon Gefion 2010 angeregt hat. Das weiß ich jetzt genau nicht. Grundsätzlich war der Johannes der Initiator für die Themenbeauftragten. Für mich persönlich sind die AGs super wichtig. Aber was denen halt fehlt, ist die Unterstützung von der Satzung oder am besten von der Basis. Wenn da genügend Leute da drinnen wären, wäre es einfacher. Satzungsregelung, weiß ich nicht. Ich bin nicht der Freund von so vielen Formalfu. Also es wäre mir wichtig, dass die AGs gestärkt sind in sich hinaus. Also die AGs brauchen aus meiner Sicht schon mehr Unterstützung. Aber ob man das jetzt unbedingt mit einer Satzung regeln muss, weiß ich nicht. Das soll die Basis machen. Da sollen die Leute, wenn ein BPT-Beschluss gibt, dass das so sein soll, dann bitte sehr. Aber ich bin nicht dafür, dass das irgendwie top-down passiert. Dankeschön. Markus. Meinst du mich? Ja. Gut. Also das wurde ja in letzter Zeit irgendwie davon viel geschrien, von wegen, dass die Piratenpartei sich so oder so abgrenzen müsste. Als politischer Geschäftsführer wärst du dann ja dort im Fokus, sage ich mal. Was siehst du da als Vorgehen an, wie man sich abgrenzen sollte? Gegen was sollte man sich überhaupt abgrenzen? Warum? Und was fällt dir ein, wenn du den Begriff eiserner Besen hörst? Ein Gründungsmitglied unserer Partei fragt mich. Danke dir. Eiserner Besen ist ein hartes Wort. Das impliziert, also das, da kommt bei mir, dass da irgendwie Leute rausgeschmissen werden sollten oder ermahnt werden sollten. Ausgrenzen. Was meinst du mit ausgrenzen genau, Markus? Ich verstehe die Frage nicht gänzlich. Worauf du hinaus willst? Also, wie schon gesagt, es gibt Leute, die möchten quasi Abgrenzung, Distanzierung innerhalb der Partei haben, also auch insbesondere ausgelöst durch Bombergate. Und da besteht jetzt quasi der Wunsch, dass dort solche Distanzierungen quasi stattfinden. Und die Frage wäre dann, wie würdest du dort vorgehen? Quasi, also was siehst du da als Notwendigkeit an? Was hast du dort konkret vor, jetzt zu machen? Und also es ist vielleicht ein bisschen allgemein gehalten. Ich meine, wir kennen die aktuelle Situation ja, und was schwebt dir quasi vor, um quasi zu tun oder auch nicht zu tun? In den Vorständen oder zumindest so wie ich das kenne, ist es normalerweise Usus, dass man intern redet. Als allererstes wäre es wichtig, dass man mit den Leuten redet, dass man guckt, wie das passiert ist. Wenn du jetzt auf ein Bombergate hinaus ausgehst, hätte man sicherlich ein bisschen anders reagieren können. Aus meiner Sicht, dann wäre das alles nicht so eskaliert. Und in Zukunft wäre es schön, wer auch immer im Bufo ist, dass er dann, wenn sowas passiert, dass man sofort reagiert und das nicht nach hinten schiebt. Oder zumindest war das so mein Eindruck damals. Okay, was wäre vielleicht, ich will noch mal ein bisschen provokanter fragen. Es wird ja sehr viel nach Distanzierung von zum Beispiel gegen Antifaschismus geschrien, dann gegen die Antifa, was auch immer das sein mag, gegen links irgendwie kam auch öfters mal, was auch immer das bedeuten mag. Was fällt dir denn ein, wenn du das hörst? Siehst du auch die Notwendigkeit, sich irgendwie so derartig abzugrenzen, oder wie stehst du dazu? Der Antifa-Begriff ist mir ein bisschen zu gewaltig groß, Markus. Sich da einfach abzugrenzen, hieße ja, dass man Leute rausschmeißen müsste. Und ich würde mir wünschen, dass die Lautstarken da mal ein bisschen leiser wären. Dann könnte man miteinander besser arbeiten. Also ich zum einen, zum anderen bin ich nicht der einzige oder bin ich nicht alleinige Bestimmer, wer wen irgendwo in der OM oder sonst was dergleichen gibt. Du darfst ja nicht vergessen, in einem Gremium wie im Bufo oder LAFO sind dann meistens mehrere Leute, die miteinander das zu entscheiden haben. Ja, danke schön. Ich gehe mal wieder nach unten. Ich überlege mir vielleicht nochmal eine Frage. Bono. Ja, lieber Christos, ich habe drei Fragen. Ich versuche es kurz zu machen. Punkt 1, du hast ja jetzt ganz viel davon gesprochen, dass du die AGs stärken willst, dass für dich irgendwie AGs ganz wichtig sind. Ich sag dazu jetzt nur eins, die Kernthema AG bei uns, Urheberrecht, die Mailingliste ist zerschossen, auf der wird nur rumgetrollt. Wir haben 4, 5 sehr aktive Piraten im Urheberrechtsbereich, aber sonst auch nichts. Da frage ich mich, wie du da mehr Expertise ranholen willst, wenn du davon sprichst. Das ist die Frage 1. Die Frage 2 ist, wie ich mir in Zukunft als Beauftragter vorstellen kann, also als Beauftragter Urheberrecht, wie du mich da unterstützen wirst in der Arbeit. Kann ich da wirklich auf dich zählen, dass da Unterstützung stattfindet? Und dann als dritter Punkt, der programmatisch in eine ganz andere Richtung geht. Mich würde es interessieren, wie du als Pirat das BGE für dich vertrittst und auch zum Beispiel der Presse nach außen vertreten würdest. Machst du das von der ökonomischen Seite her? Machst du das von der gesellschaftlichen Seite her? Das würde mich interessieren. Die drei Fragen. Danke dir. Hallo Bruno. Ich kann da gerne ein Beispiel geben, wie es bei uns in der AK Soziales war. Da gab es, das ist eine recht positive Gruppe, die haben mich angeschrieben und haben gesagt, wir haben ein Problem, und sie haben sich auf der Mailingliste intern dazu geregelt, dass ein oder zwei Leute, wie soll ich es nett formulieren, nicht mehr auf der Liste schreiben dürfen. Wenn ihr Probleme auf der Liste habt, habt ihr wahrscheinlich auch einen Moderator, und dann sollte derjenige, der dafür zuständig ist, mal sagen, was da genau los ist. Das zum einen. Ich weiß von der Problematik, dass es nicht nur bei deiner AG Urheberrecht, sondern auch Wirtschaft und so weiter, sind die AGs momentan auf den Mailinglisten relativ viel mit Rollen unterwegs. Soweit ich weiß, wird aber die meiste Arbeit dann woanders getan. Ich würde euch unterstützen, will ich damit sagen. Solange es in meiner GO sein sollte. zu deiner Frage 2, selbstverständlich würde ich dich unterstützen, wenn ich es kann. Ich kann dir aber nicht sagen, was für ein Budget ich habe momentan. Und ich kann dir nicht irgendwas jetzt hier versprechen und sagen, ich mache alles, was du willst. Natürlich müsste man miteinander irgendwo diskutieren, weil ich sehe gerade deinen Fachbereich als einer unserer Kernthemen. Aber auch jedes andere Thema, was in irgendeiner Art und Weise zum Piraten passt, würde ich als politischer Geschäftsführer gerne unterstützen. Allerdings muss man immer bedenken, was hat der Bufer an Geld? Unterstützen ist immer schön, aber ohne ich persönlicher Natur oder wie auch immer, liebend gern, aber ich werde hier keine Versprechen tätigen, dass ich dir irgendwie Geld zuschieben kann aus irgendeinem Budget. Das kann ich nicht. Zu deiner Frage 3. BGE ist aus meiner Sicht ein relativ elementarer Punkt der Partei geworden. Wir haben, wenn du jetzt fragst, wie ich das sage oder wie ich das halt ganz offen immer sage, BGE ist halt, dass du den Bedarf eines Menschen abdeckst und wenn dann der Kritikpunkt kommt, dass er ja da nicht arbeitet, meine ich immer, dass das Bedürfnis ja immer noch abgedeckt werden müsste, so dass die Leute dann auch arbeiten gehen würden. Also ich würde das eher in diese Richtung gehen, dass ich das so argumentativ arbeiten würde. Aber BGE gibt es ganz andere Leute wie Johannes oder die wesentlich besser da drin sind, dass ich, wenn ich eine Presseanfrage hätte, sicherlich nicht mich dahin schicken würde. Super, ich danke dir. Ich wollte übrigens hier nicht um Geld betteln. Das war überhaupt nicht mein Anlass, hier zu erscheinen. Aber trotzdem danke dir für die Auskunft über die leeren Geldbeutel. Das weiß ich. Viel Erfolg. Danke dir, Bruno. Bei der Gelegenheit, Bruno, könntest du auch gleich einen Redakteur für die Online-Redaktion der Bundeswebseite zum Thema Urheberrecht identifizieren. Olaf oder Oliver, wer war zuerst? Glaube ich. Bitte. Dankeschön. Ich habe auch nur eine kurze Frage. Ich habe das Datum jetzt gerade nicht genau im Kopf. Also entschuldige, erstmal hallo Christos und hallo alle. Ich habe, wie gesagt, das Datum nicht mehr genau im Kopf, aber der Hessische Landtag hat innerhalb des letzten Monats einen Untersuchungsausschuss zum NSU einberufen und ich weiß nicht, also mich würde tatsächlich interessieren, warum der Landesverband Hessen weder an dem Tag noch irgendwie in unmittelbarer Nähe zeitlich zu dem Thema eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Ich selbst erachte das Thema als wichtig genug, dass auch ein Landesverband einer Partei, die gerade nicht im Landtag vertreten ist, sich zu dem Thema äußert. Warum habt ihr da nichts zu gemacht? Und stattdessen kam an dem Tag irgendwie so eine Eierwurf-Pressemitteilung raus. War das tatsächlich relevanter als die Einberufung des NSU-Untersuchungsausschusses? Der NSU-Untersuchungsausschuss war aus unserer Sicht sehr wichtig. Dass es zeitgleich das andere kam, kann ich da jetzt von der Timeline nicht genau sagen, ob es wirklich am gleichen Tag war. Wir haben das im Team besprochen und wenn das nicht rausgekommen sein sollte, ist es sicherlich ein Fail. Gebe ich da gerne zu. Okay, das erkenne ich erstmal an. Bleibt halt die Frage, Christos, wärst du denn tatsächlich in der Lage, im Bundesvorstand gesamtpolitische Komplexe in der Außendarstellung zu priorisieren, anstatt eben auf innerparteilichen Fu einzugehen, gerade wenn es eben, wie gesagt, um die öffentliche Darstellung geht? Als allererstes müssen wir uns im Klaren darüber sein, ob der politische Geschäftsführer überhaupt nach außen geht. Da muss die GO gesetzt werden. Das zum einen. Zum anderen ist kein Amtsträger immer nur alleine derjenige, der das macht. Das macht das gesamte Team. Sowohl im Landesverband als auch im Bundesverband ist es meistens so, dass du im Team arbeitest. Ich glaube nicht, dass der bisherige Polgef oder bisherige Amtsträger in irgendeiner Art und Weise alles alleine gemacht haben. Man ist selber nur so gut, wie das Team als solches ist. Das klingt jetzt ein bisschen danach, entschuldige, wenn ich zu lang sein sollte, müsst ihr mir das sagen. Aber die Fragen bauen aufeinander auf. Also das klingt jetzt so, dass du dich im Amt des politischen Geschäftsführers irgendwie als verwaltendes Vorstandsmitglied betrachtest. Ist es richtig? Und eben gerade auch in Anbetracht dessen, dass seit wir politische Geschäftsführer haben im Bundesvorstand, ich glaube, der erste war Christopher Lauer, der sich so genannt hat damals, waren das immer Posten, von denen aus nach außen gewirkt wurde und die auch, wenn irgendwie möglich, die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit hatten. Kannst du das irgendwie übereinbringen? Da muss ich dir leider widersprechen. Der letzte Bufo war so, dass der 1V die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat und nicht der Polgef. Das zum einen. Das hatte andere Gründe, glaube ich. Wir müssen uns ja nicht über die Gründe, warum und weshalb. Es war aber laut GO so, dass der Polgef das nicht übernommen hat. Soweit ich weiß, hat das der Thorsten übernommen. Das zum einen. Und zum anderen ist der Polgef, soweit ich mich entsinne, eher in diese Öffentlichkeitsrolle gerutscht, weil die Marina so gigantisch damals aufgetreten ist. Zum Thema von vorhin dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Wenn ein Fehler bei uns passiert ist, wir sind alle ehrenamtlich. Das heißt, wenn wir keine Zeit oder sonst was dergleichen haben in Hessen, dann kann das auch mal passieren, dass sowas durchrutscht. Das wollte ich nur sagen. Naja gut, aber ihr habt ja die Eierwurf-Pressemitteilung rausgegeben und die NSU eben nicht. Deswegen ja auch meine Frage nach der Priorität, die da die verschiedenen Themen haben. Die Prioritäten sollten natürlich so sein, dass sie nach außen vernünftiger wirken. Außerdem war die Eierwurf keine PM. Das verwehre ich mich nochmal. Okay, ich ziehe mich mal wieder ins Feld der Zuhörer zurück. Also ich schließe mich dem Thema jetzt nochmal ein bisschen an. Bin ja der Nächste, oder? Bei welchem Thema würdest du denn selbst dich in der Talkshow sehen? Für was brennst du? Und dann, also fände ich es cool, wenn du jetzt einfach mal wirklich da loslegst und sagst, hier, dafür würde ich kämpfen und da sehe ich mich selber drinne. Als Vorschlag wäre vielleicht, ja, du hast neulich mal was über Hierarchien irgendwo, glaube ich, geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere, war es doch du, oder? Jetzt kriegst du sogar Vorschläge, für was du brennen sollst, Christos. Naja, das war, also, sorry, aber das also war das erste Mal, dass ich vom Christos einen längeren Text gelesen habe, glaube ich. Also. Du meinst das seit dem Interview von der Hierarchie? Das war ein zweistündiges Interview mit der Zeit. Und da ist das rausgekommen, was da drinnen stand. Das zum einen. Zum Gut, also ich nehme das auch nicht so wörtlich, weil Interviews sind immer Käse, wenn eh verdreht. Aber für was siehst du, für was brennst du? Wo würdest du dich als das eine Thema, das du nicht alle kannst, ist ja klar, das wäre Unsinn. Aber es wäre schön, wenn es eins gäbe, wo man dich dann auch sieht. Wo ich momentan persönlich brenne, ist sicherlich TTIP. Was ich super wichtig finde, was aktuell ist oder der neue Antrag, der ins Europäische reingekommen ist, wo ich persönlich mich engagiert habe, war Fracking. Das wäre eine der Thematiken, wo ich zu reden kann. Das wären so die Themen, die ich jetzt momentan sehe. Datenschutz und so weiter. Nein, allerdings, mach doch mal allerdings, ein Thema. Allerdings sehe ich die Problematik und da müssen wir uns auch im Klaren sein, dass wir momentan eher eine Aufbauarbeiterpartei wieder haben müssten, als dass wir erwarten, dass wir wieder in Talkshows eingeladen werden. Ich erinnere dich, Olaf, wir haben bei der letzten Wahl relativ schwach abgeschnitten. Da warst du sogar auch in Frankfurt. Ja, dann vielleicht ein Podium oder so. Das sollte ja schon vorkommen. Wo willst du... Was ist dein Thema? Und dann sag doch mal einfach nur drei Sätze zu deinem Thema. Wo, also ich habe ja meine Themen, ich könnte das machen, will ich aber nicht, bin ja jetzt nicht dran, wo ich innerhalb von 3-4 Sätzen sagen könnte, warum ich dafür brenne, warum mich das ärgert, warum ich wütend bin oder und so weiter. Und dann würde ich da auch noch ein bisschen Inhalt erwarten. Also nach dem Motto, ich bin gegen Fracking, weil, oder TTIP ist kacke, weil, das sind die wichtigen Dinger da dran, so würde ich das in einem kurzen Statement dazu... Du willst jetzt einfach einen Satz von mir haben, okay. Also ich bin definitiv gegen Fracking aus einem ganz einfachen Grund, weil da extrem viele giftige Stoffe in den Boden reingestemmt werden. Wir werden momentan als Bevölkerung dazu genutzt, dass uns wird dann klar gemacht, dass wir Erdgas durch Fracking brauchen, wo wir aber im Endeffekt die Gefahren immer noch nicht einschätzen. Der Lobbyismus um die einzelnen Firmen herum, die machen ja ihre Propaganda. Diese Propaganda, die läuft momentan gigantisch in Zeitungen oder in Fachblätter, heißt es, Fracking wäre umweltfrei, Fracking wäre super klasse. Und wenn wir im Endeffekt dazu einen Vergleich sehen, wie es in Amerika abgelaufen ist, was da für Gefahren sind, ist es extrem schwierig. Jetzt, erst vor einer Woche oder so kam raus, dass Quecksilber aufgetaucht ist in der Nähe von Fracking-Stellen. Und das ist halt aus meiner Sicht extrem gefährlich. Und das ärgert mich. Das kotzt mich an, lieber Olaf. Okay. Ja. Stefanie. Ja, hallo Christos. Mich würde interessieren, hast du sowas wie eine Agenda oder irgendwie so einen ganz konkreten Plan für die ersten 100 Tage deiner Amtszeit oder gibt es irgendeine Sache, die du als allererstes in Angriff nehmen würdest? Ich habe natürlich meine Vorstellung. Also ich habe, also für mich ist es ganz wichtig, dass ich Leute habe, die mich auch kritisieren. Für mich ist es persönlich auch wichtig, dass Leute in meiner Umgebung nicht nur aus meiner persönlichen Umgebung kommen, nicht aus einem Lager kommen, sondern aus verschiedenen, dass man miteinander kommuniziert. Für mich ist es wichtig, dass wir die ersten 100 Tage schon mal Akzente setzen, also dass wir nicht erstmal, wenn wir wirklich gewählt wären oder wenn ich gewählt werde, dass ich da erstmal sitze und nicht weiß, worum es geht. Also ich habe vor oder habe auch schon angeleiert mit einzelnen Personen darüber, dass man die Regionalkonferenzen schon mal nach vorne bringt. Im Osten habe ich mit ein, zwei Leuten gesprochen und auch im Süden. Die restlichen werden dann noch folgen, dass man das umträgt. Ich stelle mir vor, dass wir, dass eine GO zustande kommt mit den Leuten, die gewählt worden sind, die man zusammen dann auch aufarbeiten kann. Wir müssen politisch wieder nach außen wirken. Und das ist meine Vorstellung, die wir die ersten 100 Tage auf jeden Fall hinkriegen. Und im Fokus stehen für mich halt auch die Wahlen in den jeweiligen östlichen Ländern. Dankeschön. Bitte sehr. Jetzt geht's mit Chat. Ja, hallo in die Runde. Hört man mich vernünftig? Jupp. Okay, danke. Hallo Christos. Ja, du hast dich ja gezielt auf den politischen Geschäftsführer beworben oder bewirbst dich darauf. Ich würde gerne wissen, was du dir für Geschäftsbereiche wünschen würdest, weil ich stelle mir ja darunter schon vor, dass es eben sowas wie Öffentlichkeitsarbeit eben ist, weil zum Beispiel Marina hat ja sehr viel in der Öffentlichkeit gemacht. Andererseits hat das auch Christopher schon vorher getan, obwohl die Piraten noch gar nicht weiter bekannt waren und trotzdem hat er da schon einige Punkte in die Medien gebracht. Was würdest du dir für Geschäftsbereiche wünschen, wenn es jetzt nicht das ist, was ich mir unter dem politischen Geschäftsführer direkt vorstelle? Was ich mir wünsche und was im Endeffekt rauskommt, ist immer dahingestellt. Es kommt immer darauf an, wer 1V wird, wer 2V wird und so weiter. Ich würde mir persönlich wünschen, dass ich für die innerparteilichen Strukturen zuständig bin. Ich würde mir wünschen, mit dem 1V, eventuellerweise mit dem 2V, dass wir eine Aufteilung der Öffentlichkeitsarbeit haben. Ich würde mir persönlich wünschen, dass ich die AGs bekommen würde und die SGs, aber das sind Wünsche. Was ich mir wünsche und was dann rauskommt, kann ich nicht sagen. Darf ich nochmal nachfragen? Ja. Warum dann gezielt der politische Geschäftsführer? Weil der politische Geschäftsführer aus meiner Sicht auch nach außen unter anderem wirkt, aber auch die Aufgabe aus meiner Sicht hat, für die inneren Strukturen zu sorgen. Der politische Geschäftsführer hatte bis dahin, also wo ich mich aufgestellt hatte, wenig Mitbewerber, wo ich der Meinung war, dass sie es hinkriegen. Okay, danke. Bruno. Ja, Christos, du hattest gerade schon gesagt, dass eins zu deiner Spezialgebiete, wo du brennst, eben TTIP ist, was ich total großartig finde. Ich denke, das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass du ATTAC-Mitglied bist und bei ATTAC das ja ein ganz wichtiges Thema ist. Und da du in dem Thema ja ganz gut drin bist, wüsste ich ganz gerne, wie du die regulatorische Kooperation Menschen erklären würdest, dass ihnen bewusst wird, inwieweit das wirklich gefährlich für sie ist. Also wir haben ja in der TTIP ein gewaltiges Problem, dass alles relativ untransparent passiert. Das heißt, es gibt ein Gremium, wo du ja auch selber drüben warst in Washington, wo du vorgetragen hast. Dieses Gremium als solches beschließt etwas. Wir haben, nehmen wir mal da drinnen in der TTIP, also wenn dieser Beschluss wahrhaftig durchkommen sollte, dann passiert Folgendes. Ich nehme das immer anhand eines Beispiels. Rumänien hat Fracking, hat zum Beispiel Fracking-Regularien, die wesentlich lockerer sind als in anderen Ländern. Dann könnte zum Beispiel die USA oder ein Unternehmen aus der USA herkommen und sagen, wir haben mit Rumänien die und die Verträge abgeschlossen und die wollen wir jetzt auch fürs gesamte EU-Gebiet haben. Laut, soweit ich es verstanden habe, ist es so, dass dann alle anderen nachziehen müssten, weil es dort eine Gleichberechtigung gäbe für die Unternehmen. Und die großen Unternehmen könnten dann im Endeffekt die Regierung verklagen und wir wären dann im Endeffekt, oder die Regierung wären handlungsunfähig in dem Bereich, dass sie da negativ besetzt wären. Was du jetzt gerade erklärt hast, ist eigentlich ISDS, die Investor State Dispute Settlement. Aber das, was gerade so durch die Medien geht, ist ja vor allem die regulatorische Kooperation. Nach der hatte ich gefragt. Du meinst, wie die beiden untereinander verhandeln oder was meinst du damit? Nein, den Aspekt regulatorische Kooperation innerhalb des TTIP-Abkommens ist eigentlich momentan so das Thema. Also ISDS hast du ganz gut erklärt, also die Investorenschutz, die Möglichkeit, eben Investorenschutz einzuklagen über Schiedsgerichte. Aber was noch ja viel drastischer ist, ist letztendlich die regulatorische Kooperation, die ja zum Beispiel in den USA durch Fast Track versucht wird durchzusetzen, aber zum Beispiel in Europa auch eben durch die delegierten Rechtsakten auf europäischer Ebene. Du meinst damit die zahlreichen Regelungen zu Arbeitnehmerrechten, Verbraucherschutz und Umweltschutz unter diesen Aspekten, meinst du das, gell? Die regulatorische Kooperation ist eigentlich der Vorschlag, dass bevor Regierungen überhaupt Gesetze verabschieden können, dass es Gremien gibt auf beiden Seiten, von großen Konzernen besetzt, die dann festschreiben, in welcher Form Gesetze geschrieben werden. Also ein unmittelbarer Eingriff in Legislative, was mit ISDS jetzt gar nicht so viel zu tun hat. Also soweit ich das von der ATTAC und so weiter weiß, ist es einfach so, dass die TRP zahlreiche Regelungen zu Arbeitnehmerrechten, Verbraucherschutz und Umweltschutz als solches unter Beschuss stehen würden. Da sie ja da den Gewinne mindern und gegebenenfalls Unternehmen auf entgangene Gewinne klagen können. Das ist ISDS, genau richtig. Das ist ISDS, aber nicht die regulatorische Kooperation. Leute, der Christos hat schon mehrfach betont, dass er seine Hauptaufgabe im politischen Wirken nach innen sieht. Bitte seht doch von Testfragen aus irgendwelchen Gebieten ab. Ich bin fest davon in der Lage, da, überzeugt, jedem hier Fragen stellen zu können aus unserer Aufstellung, die er nicht beantworten kann. Ali. Ja. Christos, wie du eben gerade gemerkt hast, gibt es Themen, da kann man nicht immer alles wissen. Und da finde ich ja dieses System, was wir hier haben mit den Themenbeauftragten, wo auch der Bruno mit diesem Thema ja sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und auch sehr prominent unterwegs ist. Würdest du, wenn du als politischer Geschäftsführer gewählt wirst, einfach bei solchen kniffligen Fragen auf die Themenbeauftragten zurückgreifen und diese dann zum Beispiel in Talkshows schicken oder zu Zeitungsinterviews, um einfach zu sagen, wir haben kompetente Menschen, die können auf jeden Fall auf ihre Fragen antworten und in dem Fall wäre es zum Beispiel Bruno Kramm. Weil das zeigt ja, wie großartig eigentlich dieses System der Themenbeauftragten ist. Man muss nicht alles wissen, man braucht eben bloß jemanden, der es weiß. Ich wäre der Letzte, der sich im Vordergrund spielen würde. Ich bin, wenn ich einen wie Bruno habt, der mich gerade so sagenhaft vorführt, obwohl ich der Meinung war, ich wäre selber gut, aber er ist halt ein absoluter Fachmann. Natürlich würde ich eher den Bruno hinschicken in dem Fachbereich. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich es nicht machen würde. Okay, danke. Stimmbürger. Die Frage hat sich erledigt. Ich hätte die gleiche Richtung wie Ali. Olaf. Okay, geht ja um Innerparteiliches. Da haben wir ja verschiedene Themen, die uns so spalten. Ein weiteres, was ich so identifiziert habe, ist Feminismus. Da wird ganz schwer, da geht's sofort hoch her, reicht schon, also auf der hessischen Mailingliste manchmal nur zu gendern und das Thema ist derailed und geht woanders in eine andere Richtung. Hier im Pet hat jemand gefragt, würdest du dich als Antifeministen bezeichnen? So würde ich dich gar nicht fragen wollen, aber sag mal was dazu, wie könntest du damit umgehen, wie kriegen wir das gebacken, dass wir uns da nicht ewig immer die Köpfe einschlagen? Da hatte ich am Wochenende ein super schönes Gespräch mit jemandem, der Feminist ist. Ich glaube, da gibt es ein Labelproblem. Also ich bin für absolute Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Aber ich bin halt ein bisschen älter und Feminismus kommt mit der Schwarze bei mir gleich. Wenn das der Feminismus ist, den du meinst, habe ich was dagegen. Wenn du den Feminismus meinst, wie jetzt am Wochenende mir beigebracht worden ist, dass es für Gleichberechtigung ist, habe ich keine Probleme mit. Die Frage war ja, die Frage war ja, wie kriegen wir das innerparteilich hin? Dass politische Bildung. Politische Bildung, Seminare ansetzen und den Begriff, die Begrifflichkeiten zum Beispiel vom Feminismus erläutern, von beiden Seiten. Was sehen alle Leute da drin? Das wäre am einfachsten. Ups, ich versuche das ja die ganze Zeit hier in Hessen. Stößt nicht wirklich auf Begeisterung. Da gebe ich dir Unrecht. Ich glaube, es gibt da ein Projekt, was ich aber jetzt nicht vorstellen will, wo man über genau diese Themen sprechen wird. Also ist es wichtig, dass man irgendwo hingeht zu einer Konferenz und genau über solche Themen, wo man sich streitet, auch mal miteinander und öffentlich diskutiert, also in der Konferenz. Es wäre super gigantisch, wenn man das nicht über irgendwelche Medien täte, die nur 140 Zeichen innehaben. Wenn wir normal miteinander reden, dann kann man beide Seiten sehen. Und das wäre aus meiner Sicht hilfreich für einen politischen Diskurs der Partei. Also würdest du das als politischer Geschäftsführer als deine Aufgabe ansehen, zum Beispiel zu diesem Thema eine Konferenz zu organisieren, die richtigen Leute einzuladen und so weiter? Oder muss das aus der Basis kommen? Also wenn es von der Basis kommt, bin ich der Letzte, der das in irgendeiner Art und Weise dagegen hat. Ich fände so eine Konferenz grundsätzlich positiv. Also nicht nur in dem Thema. Da sollte in der Konferenz, um das jetzt mal klarzustellen, aus meiner Sicht nicht nur Feminismus reinkommen, eventuellerweise auch andere strittige Themen. Wäre aus meiner Sicht interessant. Und ich wüsste auch nicht, warum ich sowas nicht unterstützen würde. Sollte. Jetzt habe ich den, welche Reihenfolge waren wir denn? Den Markus, den Danny, den Oliver, den Carmelito und mitgezwitschert. Ja, genau. Also was Feminismus so ein bisschen rauskam, war, dass du quasi gesagt hast, dass es da unterschiedliche Formen gibt. Da würde ich jetzt mal allgemein fragen, was tust du dafür, dass du quasi nicht in gesellschaftliche Bilder verfällst, wenn du über politische Kontexte redest, weil oft Sachen her, also gerade wie zum Beispiel Feminismus, da wird da gibt es ja ganz große Diskrepanzen zwischen denen, was Leute als Feminismus verstehen und was tust du dafür, um dich da an der Stelle selbst ein bisschen zu reflektieren, um dort nicht in irgendwelche Fallen zu tappen, dass du Sachen sagst, die quasi dann auch dazu führen, dass Leute sich wiederum angegriffen fühlen, weil sie quasi falsch bezeichnet werden. Ich versuche, das Thema Feminismus die letzten 2 Jahre aus dem Weg zu gehen. Das tue ich dafür. Weil Feminismus ist einfach ein schwieriges Feld. Es ist ein Feld, wo super viele Sachen reininterpretiert werden können. Ich persönlich bin als Person vollkommen für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Ob man jetzt gendern muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich würde mir wünschen, dass man es von mir nicht verlangt. Wenn es jemand machen möchte, bitte sehr. Aber ich bin da sicherlich kein Spezialist in dem Thema. Danny. Ja, guten Abend. Hi Dirk, hi Christos. Da du dich ja auf den Polgef-Posten bewirbst, würde ich gerne wissen, wie du denn mit den Strukturen, mit den also Polgefs am Arbeiten sind. Wir haben jetzt ein bisschen was über die Themenbeauftragten gehört. Ich ziele besonders auf das Team Polgef und Koordinatorenkonferenz ab, da du ja auch bei den AGs aktiv werden willst. Was funktioniert denn dort momentan gut, wo du sagen würdest, das ist top, das behalten wir so bei, und was würdest du verbessern, wenn du den Polgef führst? Also die Polgefs von den Ländern treffen sich ja, wie du sicherlich weißt, am Dienstags normalerweise. Das müsste man mal wieder nach vorne pushen. Zum einen, die Koordinatorenliste ist, soweit ich weiß, relativ gut besetzt. Also von den einzelnen Koordinatoren, da müsste man sich zusammensetzen. Es geht nicht darum, was ich mir als Person wünsche, sondern was die AGs als solches sich wünschen würden, dass wir nach vorne kommen. Auch da sage ich aber, wir haben begrenzte Mittel im Bund. Oliver. Oh, ich schon wieder, sehr gut. Ja, also das Thema Feminismus hat ja gerade angefangen, also zumindest hier in dieser Session. Christos, Frage 1, kannst du mir kurz den Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung erklären? Und, oder mach erst mal, ich würde dann gerne dann noch nachhaken. Gleichstellung, Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist aus meiner Sicht Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und Gleichstellung ist wahrscheinlich die, wie das Wort als solches sagt, Gleichstellung. Was möchtest du da genauer wissen? Naja, grundsätzlich ist der beschriebene Unterschied von dir erstmal falsch. Danke dir. Gerne. Gleichberechtigung ist die rechtliche Gleichstellung zwischen beziehungsweise aller entsprechenden Personen und Menschengruppen. Eine Gleichstellung ist allerdings wesentlich mehr, sondern eine komplette gesellschaftliche Gleichstellung, Gleichbehandlung in allen Lebenslagen, in allen gesellschaftlichen Schichten. Das war dir offensichtlich nicht bewusst, dass es da einen Unterschied gibt, oder? Also so genau und so gut, wie du es gerade definiert hast, hätte ich sicherlich nicht geschafft, wie du es ja gemerkt hast. Ja, kannst du dir denn vorstellen, dass eine Gleichberechtigung unter dieser Maßgabe, also eine nur rechtliche Gleichstellung aller Menschen nicht ausreicht, wenn denn innerhalb der Gesellschaft weiterhin Ungleichbehandlungen und Ungleichstellungen vorhanden sind? Wo sind sie denn vorhanden? In welcher Gesellschaftsteilen? Was meinst du damit? Naja, wenn wir waren beim Thema Feminismus, da reden wir über ein Gender Gap, da reden wir über Lohneinbußen beziehungsweise Einkommenseinbußen allein aufgrund des Geschlechts. Da reden wir von einer massiven Unterzahl von Frauen bei deutschen DAX-Unternehmen beziehungsweise auch bei anderen Unternehmen in den entsprechenden Vorstandsetagen. Hast du zu diesem Thema eine Meinung und glaubst du tatsächlich, dass Männer fähiger sind, in der Gesellschaft Führungspositionen einzunehmen als Frauen, was ja dann faktisch aufgrund der Gleichberechtigung, die ja vorhanden ist, irgendwie impliziert ist? Also ich glaube nicht, dass der Mann irgendwie besser ist als die Frau in den Positionen. Das wäre aus meiner Sicht fatal, das zu behaupten. Da würde ich 50% oder mehr als 50% unserer Gesellschaft irgendwie diskriminieren. Würde ich mir wünschen, dass die Bezahlung der einzelnen Leute genauso anhand der Arbeit, die sie tätigen und nicht anhand des Geschlechts wäre. Aber ich kann das selbst als politischer Geschäftsführer der Piratenpartei nicht ändern. Aber die Piratenpartei ist eine politische Kraft im Sinne des Parteiengesetzes und des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und ist somit auch für die politische Willensbildung innerhalb der deutschen Gesellschaft zuständig, beziehungsweise mitverantwortlich. Insofern hättest du ja als politischer Geschäftsführer einer bundesweit antretenden Partei, die ja auch zu Wahlen antritt, eine entsprechende Verantwortung, da auch den gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen. Wie machst du das in dem Kontext? Wenn ich im Interview darauf angesprochen worden würde, dann würde ich sicherlich darauf beharren, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau da sein sollte. Okay, und da jetzt hier gerade von Ali im Chatbaum noch die Erwähnung kommt, wenn ich von Gleichstellung und Gleichbehandlung rede und von Feminismus, lieber Ali, als Queer-Beauftragter solltest du eigentlich wissen, dass es beim Queer-Feminismus auch nicht nur um Mann und Frau geht. Aber Christos, nur noch als Abschluss kurz, bevor ich mich wieder in den Raum der Zuhörer verkrümel, beziehungsweise ZuhörerInnen, Frauen sind ja, glaube ich, auch da. Kennst du denn noch Feministinnen außer Alice Schwarzer? Und wenn ja, welche? Es gibt bei uns in der Partei, glaube ich, genügend Feministinnen. Die brauche ich dir wahrscheinlich nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt aufzuzählen. Und zum anderen, kannst du mir diesen einen Ausdruck, den habe ich noch nie gehört, Querfeministinnen, was ist das? Vielleicht möchte sich Ali zu dem Thema noch äußern, der ist ja unser Bundesbeauftragter und ist ja auch nicht weit weg. Alles klar, danke. Das hörte sich an, als wäre es ein Nein. Dann der Carmelito. Ja, grüß Gott. Christos, also ich, nach dem, was ich jetzt so gehört habe heute Abend, würde ich dich eher in der Position eines stellvertretenden Vorsitzenden sehen. Wie was hältst du davon? Wie klingt das? Hat man mich gehört? Ich habe dich gehört. Okay. Grundsätzlich sind die, du warst doch selber im Bundesvorstand der Jupis. Ich bin der Meinung, dass die einzelnen Politfelder von dem Gremium gegeben werden. Ob man jetzt 2V ist oder Polgef, im Endeffekt entscheidet das Gremium. Ja, also ich, also mein Verständnis vom politischen Geschäftsführer schließt auf jeden Fall auch die Öffentlichkeitsarbeit mit ein, schon allein aus dem Grund, dass wir in der Vergangenheit da sehr gute Erfahrungen einfach mit gemacht haben. Und also wie schätzt du denn deine eigene Fähigkeit sozusagen auch mit Medienvertreterinnen und Vertretern in Kontakt zu treten und zu sprechen ein? Und oder anders gefragt, wie möchtest du auch als politischer Geschäftsführer sozusagen, weil du ja eben sagtest, wir werden wahrscheinlich nicht mehr in Talkshows eingeladen, wie möchtest du dafür sorgen, dass wir auch wieder in Talkshows eingeladen werden? Camilito, das kann ich nicht alleine machen, das weißt du. Wir müssen eine bessere Außendarstellung bekommen. Und ja, ich habe Erfahrung mit Medien. Es heißt nicht, wenn ich sage, dass ich nur, dass mein Wunschgebiet in die Innenwirkung wäre, dass ich nach außen es nicht hinkriegen würde. Zum einen. Und da ist es relativ egal, ob du jetzt 2V bist oder Polgef. Du siehst es an dem momentanen Bundesvorstand, dass Caro extrem super gigantische Außenwirkung hat. Allein im Handelsblatt-Blog. Und das entwickelt sich aus meiner Sicht in dem Gremium, was gewählt wird. Sollte ich aber dazu kommen, dass ich das machen werde, werde ich das sicherlich auch so hinkriegen. Und auch die Arbeit des Polgefs ist eventuellerweise da drin, wie bei anderen, schau dir mal die CSU an mit dem Gensek, dass man auch gegen die Mitbewerber auch mal lospoltern sollte. Mhm. Ja, okay, vielleicht frage ich später nochmal was. Danke. Dann habe ich mitgezwitschert. Der ist weg. Ups, ich spring nochmal hoch. Ja, du standest hier auf meiner Liste. Wenn du nichts mehr fragen möchtest, dann ist auch okay. Na, ich überlege gerade, wie ich es am besten formuliere. Also, deswegen, gib mir mal noch ein bisschen Zeit. Okay, Bruno. Ja, gib mir noch ein bisschen Zeit. Nee, Entschuldigung, Christos, jetzt geht bei mir der Wecker an, weil ich Frau gleich abholen muss vom Flughafen. Ich wollte dich vorher echt nicht aufs Glatteis führen, es war nur so, dass Olaf dich gefragt hatte nach so deinen Kernthemen, wo du so brennst, und da wollte ich halt irgendwie so Chance geben, dich da ein bisschen zu profilieren beim Thema TTIP. Jetzt versuche ich es aber mal mit einer Frage, die doch sehr kernthematisch letztendlich auch so den Gründungsmythos unserer Partei angeht, und da versuche ich ein Stückchen weit zu verorten, wie du letztendlich den digitalen Wandel siehst, also das, was so die treibende Kraft in unserer Partei letztendlich ist, diese Antworten auf diesen digitalen Wandel. Und da ist für dich einfach nur mal so eine Assoziationsbrücke, wie du die zwei Begriffe zusammenbekommst, digitaler Wandel und Postmaterialismus. Danke. Ich danke dir erstmal für diese fachbezogenen Fragen, lieber Bruno. Nur wenn der Bruno sich wieder bewirbt, dann finden wir schon was. Du, das war jetzt aber nicht fachbezogen, digitaler Wandel und Postmaterialismus. Nein. Wegen TTIP, nee, sorry, das war ich nicht so. Nein, ich bin allein. Bruno, du brauchst dich nicht entschuldigen, ist doch vollkommen okay. Jeder, der hier gegrillt wird, das passt schon. Ich schätze dich ja als Person. Ich habe ja auch keine Schmerzen mit dir. Und wenn du in dem Moment da anfängst, als Koryphäe unserer Partei da was zu fragen, ist doch vollkommen okay. Auf deine Frage, digitale Güter und die Urheberrechtsreform. Wir werden uns aber nicht von Materialismus verabschieden als solches, bin ich der Meinung. Digitale Güter und Urheber sollten wir in der Urheberrechtsreform einbringen. Das wäre so meine Aussage in diesem Bezug, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Was ist dann deine Meinung zu 3D-Druckern? Würdest du die regulieren? Weil letztendlich ist das ja eine ganz, ganz große Frage des Materialismus, wenn dann plötzlich jeder Dinge drucken kann. Das ist eine gute Frage. Regulieren sind wir ja grundsätzlich dagegen. Aber wie das dann speziell aussehen sollte, 3D-Drucker sind aus meiner Sicht frei zu haben, aber eine gute Frage. Sollte aus meiner Sicht mit unserem Programm zusammenpassen. Also, wie ist es dann mit dem Postmaterialismus? Also die 3D-Drucker sollten definitiv irgendwo möglichst frei sein. Open Access als solches ist auch eine Brückentechnologie, die wir machen können. Und was war deine Frage jetzt schon wieder, Bruno? Oh, sorry, ich war schon nach unten gegangen. Nee, mir ging es einfach nur darum, so assoziativ, wie du digitaler Wandel und Postmaterialismus zusammenbringst. Aber du hast, finde ich, auch schon ein paar Antworten gegeben. Danke dir. Christoph. Es werden ja mit dem PolGF zusammen auch, ich bin mir nicht sicher, ein oder zwei Stellvertreter gewählt. Jetzt würde mich interessieren, wie hast du vor, die Aufgaben und Arbeiten des PolGF zwischen dir und dem Stellvertreter aufzuteilen? Hast du das überhaupt vor oder siehst du ihn wirklich nur als Stellvertreter, falls du ausfällst? Sag doch dazu mal bitte was. Selbstverständlich sollten wir die Aufgaben aufteilen. Ich wäre ja total bescheuert, wenn ich nur einen Vertreter haben wollen würde. Das ist in der Regel immer so, dass jeder Amtsinhaber die gleiche Stimme hat in so einem Gremium. Bedeutet ja, dass man auch gewisse Aufgabenbereiche kriegt. Wenn es kommt auch immer darauf an, wer zweiter Polgef ist und wer erster Polgef ist. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer welche Aufgaben bekommt. Ich bin der Meinung, dass man jeweils die einzelnen Stärken einbringen sollte. Der jeweiligen Person. Okay, danke. Lasst uns angesichts dieser fortgeschrittenen Zeit einmal zum Thema Amtsführung übergehen. Christos, wir haben im Moment oder wir haben eigentlich immer schon bei den Piraten eine sehr, sehr starke Emotionalität darüber, wie Vorstände arbeiten sollten. Und mich würde interessieren, mit einem politischen Geschäftsführer Christos, wie würde der Bundesvorstand da arbeiten? Da könnte zum Beispiel etwas vorkommen, was du unter Transparenz verstehst, und da könnte etwas zu Beauftragung, zu bezahlten Stellen und so aus diesem Themenfeld etwas vorkommen. Transparenz, also ich bin der Meinung, man sollte die Sitzung definitiv öffentlich machen. Der vorletzte Bufo, glaube ich, oder der davor, hatte zum Beispiel RL-Treffen einberufen, und so, dass man in die Arbeit gucken konnte. Ich würde mir persönlich wünschen, ist egal, wer in Bufo kommt, dass da wieder eine gewisse Transparenz entsteht. Ich würde mir wünschen, dass das Gremium zu Beauftragten definitiv von allen entschlossen, also gerade wenn es um Mitarbeiter geht, dass die von allen entschieden werden. Erstens hast du dadurch den Vorteil, dass du auch andere Meinungen hören kannst in der Diskussion, und du hast noch ein erschwert noch hinzukommt die Möglichkeit, dass du auch die Leute, die dazuhören, auch mit einbinden kannst und fragen kannst, wie sie es sehen. Weil manchmal sieht man Dinge, die sind für einen total logisch, aber wenn man das unter ein Vier-Augen-Prinzip oder gar unter ein, was weiß ich, wenn sieben da sind, halt 14-Augen-Prinzip, das ansieht, kommt meistens eine bessere Lösung raus. Lass uns noch eine Sekunde bei dem Transparenzbegriff bleiben. Genau in solchen Fällen ist es ja vielleicht sehr spannend zu sehen, wie diese Diskussion gelaufen ist. Was verstehst du da unter Transparenz, oder was soll da transparent sein? Es gibt ja eine lebendige Debatte zu diesem Begriff in der Piratenpartei, und da sind ja bei weitem nicht alle sich einig. Im Gremium Bufo Transparenz würde ich mir wünschen, dass man halt, es gibt ja die sogenannten internen Listen, dass man das nicht nur intern bespricht oder überhaupt nicht intern, sondern dass man im Endeffekt wirklich in der Diskussion reingeht und auch darüber offen diskutiert. Es ist in der Vergangenheit halt auch so, auch bei mir passiert, dass ich zum Beispiel einen Antrag hatte, den ich dann halt vollkommen als super positiv fand, den ich allerdings dann halt verloren habe, weil Kollegen halt gesehen haben, dass das anders war. Transparenz muss aber auch da sein, dass du die Möglichkeit hast, deine Gedanken offen auszusprechen, ohne dass du dann, dass du die aussprechen kannst und auch drüber diskutieren kannst, gerade in so einem Gremium, sei es jetzt Landesvorstand oder Bundesvorstand. Also es wäre mir halt wichtig, dass diese Abläufe irgendwo transparenter gestaltet werden. Also, dass wir herausfinden können, warum eine Entscheidung einfach so gefallen ist, wie sie gefallen ist, oder? Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich bin dafür oder dagegen oder sonst was dergleichen. Es bringt jenen eher was, wenn ich sagen kann, warum ich dagegen bin. Und wenn dann die restlichen Kollegen dafür sind, dann kann man darüber diskutieren, und dann sollte man auch darüber diskutieren. Natürlich mit Respekt. Also nicht irgendwie sich anschimpfen oder sonst was, aber diskutieren ist elementar wichtig, und vor allen Dingen, dass es auch die Leute mitkriegen. Es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwo, keine Ahnung wo bist, und sagst, das sehe ich so und so, und dann entstehen Debatten und das kriegt keiner mit, und das ist dann unschlüssig, warum auf einmal diese Entscheidung so gefallen ist, und das würde auch diverse Probleme sicherlich auch einfacher. Also Kritikpunkte wären dann weniger, wenn man das dann nachvollziehen könnte. Bruno, ich habe dich gesehen am Mikrofon. Ich möchte aber erst noch zwei andere Fragen loswerden. Und zwar das Thema Beschlussfindung im Bundesvorstand. Es gibt ja den Gedanken, dass Vorstandsmitglieder Geschäftsbereiche haben und in denen Einzelbeschlüsse machen können, in denen eben dieses N-Augen-Prinzip dann nicht erforderlich ist. Das hat natürlich gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Das würde mich interessieren, wie du zu dieser Idee des Einzelbeschlusses stehst. Jedes Gremium sollte ein kleines Budget haben, wo er beschließen kann. Ich sage jetzt mal eine Grenze 200, 300, 500 Euro. Aber ich würde mich verwehren, Einzelbeschlüsse in Höhe von, die fünfstellig sein würden, selber nur alleine zu beschließen. Selbst wenn der GO so aussehe, dass man das so haben würde, würde ich das gerne zur Diskussion mit den Kollegen stellen. Also ganz klar, ich bin dagegen, dass ein Einzelner so viel Macht hat, ganz einfach. Es wäre mir lieber, wenn das ein ganzes Gremium machen würde. Noch lieber wäre es und noch besser wäre es, wenn man sogar die Basis befragen könnte. Aber bei jedem tagtäglichen Beschluss ist es schwierig. Aber grundsätzlich würde ich da gerne erst eine Diskussion haben, um da irgendwie mitzukriegen, was auch die Leute wirklich drüber denken. Bevor man da so eine Scheuklappenentscheidung tätigt, die man dann nicht mehr, die eventuellerweise nicht so positiv wäre. Du hast das jetzt so ein paar Mal so anklingen lassen mit der Basisbeteiligung. Ich frage mal etwas sehr Provokatives, was ich bis jetzt noch nicht gefragt habe, aber vielleicht ist es gerade bei der Interessenlage spannend. Der Johannes Ponada hat einmal begonnen, was aber irgendwie nicht angenommen wurde, und das kann aber tausend Gründe haben, dass er alle Vorstandsentscheidungen, die er als in seinem Vorstandsamt trifft, abhängig macht von einem Meinungsbild im Liquid Feedback. Kann man jetzt zu Liquid Feedback stehen, wie man will, aber könntest du dir sowas vorstellen, dass du sagst, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden, mache ich sozusagen so eine Art Selbstverpflichtung, die Basis zu befragen, und wenn von dort dann ein qualifiziertes Feedback kommt, mich da auch mindestens deutlich dann zu orientieren? Wenn es ein Tool gäbe, was die Basis mit einbinden würde, wäre ich sofort dafür. Liquid Feedback benutzen aber leider aus meiner Sicht zu wenig Leute, zu wenig Piraten. Es wäre halt schön, wenn man das machen könnte. Und ich bin auch überzeugt von, dass der nächste Bufo die Mitglieder wesentlich besser mitnehmen sollte und würde. Danke. Bruno. Ja, Monopol, du hast gerade einen Teil der Frage letztendlich schon gestellt. Ich sehe, wie immer, wir haben öfter mal eine kleine Gedankenübertragung, haben uns deswegen auch oft schon gut die Bälle zugespielt. Du hattest gerade gemeint, Liquid Feedback, ja, hat zu wenig Rückhalt bei der Basis. Ich sage jetzt mal ganz provokant in den Raum, vielleicht auch, weil es momentan viel zu wenig Aktive in der Basis gibt. Nennt es jetzt Liquid Feedback oder SMV. Ich finde gerade diesen Ansatz, die Basis zu befragen, echt einen ganz tollen. Und ich finde es auch toll, dass du dich dazu ein Stückchen weit, also jetzt nicht zu Liquid, aber zu der Idee, die Basis unmittelbar zu befragen, dich dafür einsetzt. Eine Frage hätte ich jetzt aber nochmal, die ganz gezielt darauf geht, für den Posten, für den du eben kandidierst. Carmelito Bauer hatte das ja auch, finde ich, gerade ganz gut angeschnitten, wo er gemeint hätte, du wärst vielleicht ein besserer 2V, weil, ich meine, jetzt kommt der eigentliche Kern der Frage, es ist ja so, wenn wir jetzt momentan Leute grillen, wenn wir versuchen rauszufinden, was der perfekte Bufo in seiner Zusammensetzung ist, hat das ja ganz viel mit den Erfahrungen der Vergangenheit zu tun, wo wir als Basis erschütternderweise festgestellt haben, dass bestimmte Leute nicht miteinander zusammenarbeiten können, und auch festgestellt haben, dass die Vorstellung, die man von so einem Gremium hat, dann mitunter ganz stark von dem abweicht, was eben als Vorstellung da ist und wie es dann gelebt wird. Also insofern es geht's ja nicht nur hier um das Grillen einzelner Personen, sondern eben auch um die Idee, so als Basis sich eine Konstruktion zusammenzustellen aus so einem Bufo, eine Form und Funktion, die quasi unser zentrales Parteiorgan hat. Also eben einmal die Köpfe mit Themen und natürlich auch die Köpfe mit Funktion. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. So wie du dich jetzt so dargestellt hast, du hast natürlich Themen, für die du brennst, aber die du nicht wirklich so richtig offensiv mit Biss nach außen trägst und vielleicht hier und da auch ein bisschen noch inhaltliche Schwächen hast, dadurch aber vielleicht auch auf ganz anderen Ebenen viel mehr Stärken hast. Deswegen die Frage, wenn wir dich als PolGF wählen, wirst du dann PolGF sein, der ganz schnell, so wie es in Bayern leider mal passiert ist, seinen Posten, seine Verantwortlichkeit für die Presse räumt und die dann dem 1V einräumt? Weil das würde natürlich heißen, wenn jetzt jemand wie Secor gewählt wird als 1V, rein als spekulativ, der natürlich auch sehr nach vorne drängt und dann wahrscheinlich auch Interesse hätte, diesen Posten der Pressearbeit abzugeben, würdest du den dann einfach abgeben in so einer Konstruktion und dann eben nur die Funktion wahrnehmen, um dich um Beauftragte und AGs und Ähnliches zu kümmern? Oder kann man von dir eine klare Ansage bekommen, dass du sagst, nein, du willst als PolGF natürlich auch die Pressearbeit ganz bewusst machen? Das wäre mir eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich mich dann die zweite Frage anschließen würde, könntest du dir nicht einfach auch vorstellen, 2V zu machen? Wir haben das doch schon in Länge und Breite diskutiert, bevor der Bruno kam. Aber bitte, Christoph. Entschuldigung. Trotzdem, den Punkt, Christoph, den könntest du noch mal kurz ansprechen, oder? Also, Bruno, du warst doch selber mit Secor in Landesverband, Landesvorstand in Hessen. Blödsinn, in Bayern. In Hessen auch noch? In Bayern. Entschuldigung. DGO, also ich bin so erfahren genug, dass ich weiß, dass man DGO am Anfang bestimmen sollte. Und ich könnte mir, und ich bin sicherlich nicht, oder anders formuliert, ich würde mir, wenn der Fall wäre, dass Secor wirklich gewählt werden würde als 1V, benutze ich den Konjunktiv, kann ich mir vorstellen, dass man das zusammenarbeitet. Ich verstehe nicht, warum alle wollen, dass man sagt, man hat das und das oder man soll gleich sofort. Ich kenne das jetzt aus anderen Gremien, dass man auch sich die Öffentlichkeitsarbeit teilen kann. Teilen, weißt du? Das wäre auch mal aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Es gibt Themen, wo Secor definitiv dann besser wäre oder der Bernd Schreiner oder was weiß ich, wer alles als 1V sein könnte. Und wir wollen zusammenarbeiten in diesem Gremium aus meiner Sicht und nicht gleich am Anfang gegeneinander. Du, das ehrt euch ja auch und ich glaube, das wollte so gut wie jeder Vorstand von Anfang an zusammenarbeiten. Aber was ich da zu bedenken gebe, ist Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Wir bekommen mittlerweile den Medien sehr, sehr wenig Platz geboten, um uns als Piraten darzustellen, was natürlich dazu führt, dass man dann auch irgendwann anfangen muss, zentral eine Person zu pushen, die letztendlich dann auch die Piraten der Öffentlichkeit so als Pirat wahrgenommen wird. Sonst werden zu verschiedenen Themen verschiedene Leute geschickt. Ganz ehrlich, bei den wenigen Podien, die wir heute noch haben, werden wir immer irgendwie nur als irgendwelche gesichtslosen Spezialisten wahrgenommen und nichts wird sich einprägen. Also das sehe ich halt als eine gewisse Gefahr bei dem Ganzen. Und deswegen hätte ich natürlich schon ganz gerne einen PolGF gesehen in einem Stile, wie es damals Marina war. Nun gut, du sollst dich jetzt nicht in Röckchen zwängen. Marinas offene Art und auch sehr hochintellektuelle Art übernehmen. Aber das wäre mir halt schon wichtig gewesen. Ich bin nicht Marina, Bruno. Ich bin der Christos, das zum einen. Zum anderen verweise ich auf den letzten Bufo, wo du sicherlich auch mitgearbeitet hast. Da war es so, dass der PolGF diese Aufgabe nicht hatte. Es war der 1V, der das hatte. Die Pressearbeit als solches ist organisiert von den Leuten, die sich für die Presse angestellt sind, die beiden. Und es könnte auch so sein, dass wer auch immer das machen wird, gebe ich dir auf jeden Fall recht, es muss gepusht werden. Und ich hatte auch, glaube ich, vor 2 Stunden gesagt, wir brauchen eine Image-Kampagne und die müssen wir breit gefächert tätigen. Und auch das ist eine wichtige Aufgabe, unter anderem des Bufos, des Gesamtbufos und nicht einzelner Personen. Zum anderen dürfen wir eine Sache nicht vergessen, egal wer wirklich gewählt wird, der nächste Bufo oder die nächsten Mitglieder des Bufos sind keine Messias oder sonst was dergleichen. Wir müssen alle zusammenarbeiten und auch du, Bruno, oder gerade dich sehe ich da drin, dass du eine der tragenden Rollen hast. Und es ist mir relativ egal, aus welchem Bereich oder welchen Flügel du kommst oder sonst was dergleichen. Wir müssen zusammenarbeiten. Sag mal, wenn du gerade das Thema Zusammenarbeit ansprichst, also da wird ja nun gewählt Und die Ämter werden irgendwie einzeln gewählt. Teamkandidaturen so richtig formalisiert haben wir ja nicht. Das heißt, man findet sich dann am Ende des Sonntages in einem Gremium wieder, wo ja dann doch möglicherweise die Anlage zum einen oder anderen kleinen Konflikt gelegt sein könnte. Wie würdest du zu Mediation, gerne auch externe Mediation, stehen? Weil die beiden letzten Vorstände haben solche Angebote ja nicht wahrgenommen. Würde ich begrüßen. Mediatoren oder gar externe Mediatoren finde ich positiv, weil dann externer dazustößt und die eventuellerweise aus, also wenn es eine professionelle Mediation ist, die habe ich übrigens auch schon in meinem Bereich schon wahrgenommen, wird dir halt auch klar, dass du manche Sachen, die du egoistisch siehst, eventuellerweise anders sind. Also ich würde es positiv sehen. Dankeschön, dann habe ich den Thomas. Ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, vielleicht schon ein paar Mal aufgekommen ist heute Abend, sei mir nachgesehen, ich war noch woanders unterwegs. Ich habe wieder so ein paar kleine Fragen. Für dich Monopol zuerst, ich mache das erste Frage ganz bewusst was anderes und ich mache das mal mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wird sicherlich vielleicht schon behandelt worden sein, interessiert mich trotzdem gerne nochmal. Und zwar, wir haben ja schon eine im Bundesbereich vorhandene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die du da auch, Christos, bestimmt schon eine ganze Weile mitbekommen hast. Du hast sicherlich auch deine Vorstellung, wo welche Aufgaben dort unterwegs sein müssten, sowohl im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, das habe ich gerade gehört, Kampagne, als auch im Bereich Pressearbeit. Und ganz besonders im Bereich Pressearbeit würde ich gerne von dir hören, wie du dir vorstellen könntest, wie eine effektive Pressearbeit im Bundesvorstand aussehen könnte oder vom Bundesvorstand aussehen könnte. Gerade weil ich da auch die politische Geschäftsführung sehr deutlich, ich persönlich zumindest, im Hintergrund sehe, um das Ganze zu unterstützen. Wäre meine Frage Nummer 1. Frage an Monopol, darf ich staffeln oder soll ich auf einmal durchhauen? Lass doch den Christus jetzt erstmal antworten, sonst ist das ja richtig schwer, den Zusammenhang zu halten. Gilt übrigens auch für den Podcast. Ich wollte das ja auch bewusst gefragt haben. Für die Pressearbeit wäre es super wichtig, wenn Sie ein strategisches Team an die Seite bekommen würden, dass man miteinander arbeitet, strategisch betrachtet, Themenfeuer setzt, sich dazu unterhält, was man in der nächsten, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammenarbeitet, Thomas. Ähnlich wie wir das in Hessen aufgebaut haben, eventuellerweise auch woanders oder in Öffentlichkeitsarbeit in der Marketing ist, dass man auch eine gewisse Strategie verfolgt, dass wir von dem Punkt wegkommen, dass wir nur reagieren, sondern wieder dahin kommen, dass wir agieren. So wäre eine Vorstellung von mir. Aber wieder sage ich, das ist nicht nur alleine meine Vorstellung, sondern da muss das gesamte Team mitarbeiten. Okay, nehme ich dann einfach mal so hin. Ich mache das bewusst ohne Nachfragen, weil man muss ja nicht immer nachfragen, oder Dirk? Thomas. Ja, ist doch in Ordnung. Aber ansonsten noch zwei Fragen, die packe ich aber bewusst mal wieder wie sonst auch in die Reihenfolge, weil die haben auch was mit der reinen Amtsführung zu tun. Manche Leute kennen die Fragen ja schon, die sind zwar langweilig, aber haben Stellen auch... Sie doch. Ich mach's doch schon wieder. So, einmal, wie siehst du das mit der Vertretungsbefugnis des Bundesvorstandes? Kennst du dich da aus mit den Regularien, was der Bundesvorstand so alleine darf, mit mehreren Personen darf? Und als zweite Frage einfach mal auch wieder im Brief, welche Rollen haben die Kassenprüfer dich als im Bundesvorstand und wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit diesen vor? Und bitte auch immer mal gucken, alles immer betrachten, ohne dass du da bestimmte Ressorts unter Umständen betrachten müsstest in der Geschäftsordnung. Merci bien. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, die wirtschaftliche Vertretbarkeit oder einen Rechenschaftsbericht, eine Empfehlung für den Bundesparteitag aufzustellen, soweit ich weiß. Also das bedeutet für mich, wenn die Kassenprüfer, und soweit ich informiert bin, bist du ein Kassenprüfer, wenn du und der andere Kassenprüfer als solches eine Empfehlung gibt, diese Empfehlung sollte der BPT oder der APPT oder die Versammlung nachfolgen. Das ist das eine. Und das andere, müsstest du wieder mal kurz hochkommen und das nochmal wiederholen, deine zweite Frage. Die habe ich jetzt. Ja, ich bin schon wieder da. Und zwar nur ganz einfach geguckt. Man ist ja im Bundesvorstand, da haben wir eine Satzung zu. Und die Satzung regelt ja auch die Vertretungsbefugnis des Bundesvorstandes. Bist du dir im Bilde, wie das momentan aussieht mit der Vertretungsbefugnis des Bundesvorstandes? Das wäre für mich einfach mal eine interessante Frage, ob du das weißt. Wir haben momentan einen kommissarischen BuFo. Das bedeutet, laut der Satzung, so wie ich es verstehe, eigentlich, dass die Aufgabe darin besteht, dass ein gewisser APPT zu organisieren ist, gewesen wäre. Momentan wurde da vielleicht ein paar andere Sachen dazu gemacht, aber ich bin kein Jurist, inwiefern was, ob sie es richtig oder falsch gemacht haben. Ich sehe das halt kritisch, weil es Probleme geben könnte, wenn der BPT als solches sagt, lieber nächster BuFo, wir entlassen den alten BuFo nicht, dann muss halt der neue BuFo reagieren. Aber laut des BSG, soweit ich weiß, Thomas, hat festgestellt, dass er vertretungsberechtigt ist. Das ist das, was ich sagen kann. Und ich halte mich daran. Ich mache das bewusst mal. Ich glaube, du hast meine Frage nicht ganz richtig verstanden. Mir geht es um den normalen Bundesvorstand. Mir geht es nicht um irgendeinen KBUFO, weil das ist Ausnahmesituation. Mir geht es um den ganz normalen Bundesvorstand, weil ich weiß, da gibt es solche Sachen wie Gesamtherrenvertretung und ähnliche Begriffe. Deswegen kennst du das und hast du da mal reingeguckt? Weil ich vermute mal, ich habe dich einfach eben auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, ich dachte, du meintest den BuFo. Also wie gesagt, der BSG hat jetzt halt festgestellt, dass dieser jetzige vertretungsberechtigt ist. Der BuFo als solches hat ja die Geschäftsfelder für die Gesamtpartei zu führen. Da ist ein ein gewählter Vorstand und die haben halt ihre Geschäftsfelder als solches bei den Banken und so weiter durchzuführen. Eventuellerweise bin ich jetzt mittlerweile müde. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also insofern, ich lasse dich damit auch in Ruhe. Wenn dir das nochmal einfällt, ich habe das Gefühl, ihr wolltet noch was, du steckst noch irgendwas hinter, kannst du später ja bestimmt nochmal nachschieben. Jo. Ich weise alle künftigen Vorstandsmitglieder und Kandidaten darauf hin, dass wir sehr fähige Kassenprüfer haben, die in rechtlichen Fragen gerne interviewt werden. Berthold. Ja, die Schwarzblond kandidiert ja auch, also zwei Fragen zur Amtsführung. Für den Bundesvorstand, sie hat hier Mumble gesagt, sie arbeitet nur mit Leuten zusammen, mit denen sie kann. Würdest du das auch so tun? Wie soll ich das denn machen, Stimmbürger? Kann ich doch gar nicht so sagen. Ich kann doch gar nicht wissen, wer alles gewählt wird, dass ich jetzt sage, ich arbeite nur mit den Leuten, die ich kann. Nee, ich arbeite grundsätzlich, wenn du zum Beispiel in eine Firma gehst und dort arbeitest, dann kannst du dir auch keine Wunschvorstellung deiner Kollegen ausfindig machen. Ich würde mir persönlich natürlich wünschen, dass Leute, die erfahren sind, gewählt werden, dass Leute, die schon in gewisse Erfahrungswerte mitbringen, dass man den Leuten eventuellerweise nicht erklären muss, was eine GO ist, was ein Geschäftsfeld ist und so weiter. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Ja, okay. Die zweite Frage, hältst du es für zielführend? Hatte ich gestern schon gefragt, ich stelle sie jetzt aber präziser. Hältst du es für zielführend, wenn der Bundesvorstand einstimmig beschließt? Nein. Warum soll das denn passieren? Wir sind eine Demokratie. Es gibt Sachen, wo es meistens oft einstimmig ist, aber es gibt auch Sachen, wo man nicht einstimmig abstimmen kann. Und wenn du jetzt noch die weitere Frage stellst, selbstverständlich würde ich mich unterordnen, wenn ein Beschluss gegen meine Meinung ist. Gegen meine Position vorher, meine ich mit. Haben wir noch Fragen zur Amtsführung? Oder ist Leonie nicht da? Leonie ist nicht da. Dann stelle ich mal sozusagen in Vertretung die Frage, die hier mal gestellt wird. Rein so für die Akten. Bist du mit irgendwelchen anderen Kandidaten oder Kandidatinnen für den Vorstand in irgendeiner Weise verbandelt, verheiratet, Vater, Tochter oder Mitarbeiter, Arbeitgeber oder sonst irgendetwas, was wir wissen wollten? Nicht, dass ich wüsste. Also, nein. Nee. Gibt es noch Fragen an den Christus? Denn es ist 23.14 Uhr. Ist das eine ernst gemeinte Wortmeldung, Stefan? Ja, ist noch eine ernst gemeinte. Ist mir gerade gekommen mit der Demokratie. Fragen zur Demokratie sind immer gut, Stefan. Ja, guten Abend. Also so ans letztes Licht, so last but not least. Ich wollte, Ali habe ich auch gefragt, da frage ich dich jetzt auch so, gerade als PolGF, wenn du angefragt würdest von der Presse so zu einer Talkshow zu kommen, da die da, also ein Talkabend mit dem Thema so ist die USA, Vereinigten Staaten von Amerika, sind die noch eine ein demokratischer Rechtsstaat oder ja, oder eben nicht. Würdest du da die Piraten dann vertreten, wenn du direkt da angefragt würdest und ja quasi ein grünes Licht bekämst? Also kannst du dir vorstellen, da die Piratenpartei zu vertreten, nach unserer Satzung eben, oder wäre das für dich allein wegen dem Titel schon irgendwie ein No-Go? Also ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich würde ja lieber Fotis von der AG Ausland oder jemand von der AG Ausland hinschicken, wenn du mich jetzt ganz ehrlich fragst. Wen von der AG aus, Außenpolitik und Außen- und Sicherheitspolitik meinst du jetzt? Ja. Foti, also okay, dann. Foti, als Beispiel. Der ist mir gerade jetzt spontan eingefallen. Nicht diese Frage, wie gewollt. Oh doch. Nein. Dann habe ich eine andere Frage. Ach komm, ausnahmsweise nochmal, Wiegbold. Der Christus soll auch die Chance haben, finde ich. Christus, was ist eigentlich die Tätigkeit der Partei, also als Tätigkeitsfeld, und wie leiten sich, oder was für politische Geschäfte leiten sich daraus ab, die du da führen willst? Also nochmal, weil die anderen es nicht verstanden haben, was ist die Tätigkeit, also dieser Organisationen, die du als politischer Geschäftsführer leiten willst, und was für Geschäfte leiten sich aus dieser Tätigkeit so beispielhaft ab? Welche Tätigkeit unsere Partei hat? Möchtest du jetzt eine komplett programmatische Ausführung von mir haben? Oder? Einen kleinen Überbau eigentlich nur. Also ich verstehe uns persönlich unter anderem, dass wir den Datenschutz, die Rechte des Einzelnen, dass wir Bürgerrechte oder Grundrechte besser gesagt nach vorne pushen, dass wir im Bereich Netzpolitik sehr stark sind. Wie ich gerade gelernt habe, hätte ich früher noch gesagt TTIP, aber da würde ich den Bruno wahrscheinlich erstmal fragen. Und das wären so erstmal die Sachen, die mir thematisch wichtig wären, die wir nach vorne bringen. Und wir müssen halt die Grundrechte, die Menschenrechte, offener Staat und digitaler Wandel als solches voranbringen. Christus, ich werde hier dringend angehalten, also weil das ja offensichtlich jetzt zum guten Ton gehört. Man muss ja jeden Kandidaten, der hier oben sitzt, ne, muss man hier unbedingt mit einem Tweet konfrontieren, den der irgendwann mal losgelassen hat. In deinem Fall handelt es sich um einen gelöschten Tweet. Ich finde ihn aber so schön prägnant, so dass wir da vielleicht doch zwei, drei Worte zum Thema Deeskalation innerhalb der Partei diskutieren können. Vielleicht gab es auch gar keinen Original-Tweet, weiß man nicht, werden wir sehen. Jedenfalls wird dir zugeschrieben, du hast getwittert, ich bin in eine Bürgerrechtspartei mit Schwerpunkt Netz eingetreten und nicht in eine RAF. Kommt dir dieser Tweet bekannt vor oder hast du da was zuzusagen? Das war in einem der Herzblatt-Interviews, da habe ich wohl sowas Provokantes von mir gegeben. Da meinte ich eher die Grundrechte. Und was ich damit meinte, war, dass ich in eine Grundrechtspartei eingetreten bin mit Kernsatz oder Kernstimmung Netz. Das war, glaube ich, in Thüringen, wo ich so einen fatalen Satz von mir gegeben habe und einen den Vergleich da mit dieser Gruppe gebracht habe. Sollte provokativ sein. Das hat er offenbar erreicht, also zielgerichtet war das auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viele Leute, auch solche, die ja da jetzt gleich zustimmen, da im Chat, die finden diesen Tweet gut und inhaltlich ist das ja sicherlich auch völlig richtig. Trotzdem ist das natürlich insofern provokant, als dadurch vielleicht Leute so im Sinne einer Non-Menschen sich vielleicht verletzt fühlen könnten, so ähnlich wie Vergleiche, die sonst auch abgelehnt werden auf der anderen Seite. Kriegen wir allgemein eine Policy hin, dass wir uns alle von solchen Tweets irgendwie zurückhalten? Also ich habe den Tweet als solches nicht losgelassen und auch nicht geschrieben. Der wurde, ich weiß nicht mehr von wem geschrieben, das war eine Frage, ein Herzblatt-Interview in Thüringen und da war in dem Zusammenhang, wie ich zu der Piratenpartei gekommen bin. Und ja, wir sollten das alle zusammen hinkriegen und sicherlich bin ich auch einer derjenigen, der manchmal ein paar Sprüche gerne macht, provokant ist. Allerdings sollte man, wenn wir provokanten Leute, die wir in dieser Partei haben, uns nicht gegenseitig provozieren, sondern eventuellerweise die anderen provozieren würden, dann wären wir schon ein bisschen weiter. Ich glaube, wir machen nach dem Parteitag hier eine Aktion, dass wir die zwei provokantesten Tweets jeden Tags rausziehen und dann werdet ihr hier abends im Mumble aufs Podium gesetzt und müsst euch miteinander auseinandersetzen. Bastian. Das wäre episch, das wäre richtig episch, gell? Da hätten wir Publikum. Ich glaube, da könnten wir auch viel von lernen, so im Umgang miteinander. Bastian. Genau, ich möchte an den letzten Satz anschließen, weil ich saß nämlich zufällig neben dem Christus und wir haben mal wieder das Beispiel für aus dem Zusammenhang gegriffenes und dann getweetetes. Vielleicht können wir das auch mal als Leitlinie nehmen, dass wir das für Zukunft unterlassen. Das war nämlich eine Bemerkung von mir folgend, als ich nämlich zum Extremismusbegriff was gesagt habe. Und gesagt habe, der ist damals vom Verfassungsschutz in der RAF-Zeit erfunden worden. Und es gibt keinen wirklich gesicherten Extremismusbegriff, sondern es gibt vor allen Dingen Diskriminierung und gegen die wehren wir uns allgemein und wir wehren uns gegen Gewalt ganz allgemein. Und irgendwie hat das der Christus dann sozusagen aufgenommen, mehr als Nebenbemerkung und nicht als Statement. Und ich finde das einfach unschick, dass man das jetzt so als tolle Blase aufbläst. Und vielleicht könnte das auch zur etwas Versachlichung beiführen, wenn man solche komischen Tweets dann lässt oder einfach ignoriert. Dankeschön. Ich danke dir, Basti. Ich wollte das jetzt so nicht sagen, weil ich dich ja sonst mit da reingezogen hätte in diesen sogenannten RAF-Tweet. Ja, lag mir hier an der Stelle daran, solchen Dingen auch mal ein wenig Raum zu geben, um uns selber darüber klar zu werden, wie wir mit sowas umgehen. Und sicherlich ist das Falscheste, was man da machen kann, Retweet, ne? Sicher. Habe ich das, wenn ich das gemacht habe? Nee. Du hast das gar nicht gebietet. Das ist es ja. Aber es wurde halt ganz, ganz dringend gewünscht, dass wir das jetzt unbedingt fragen. Und da fragen wir das halt. Und da haben wir doch die Sachlage hier auch geklärt, wie wir sie in anderen Sachen auch schon klären konnten. Hat das doch auch noch einen tieferen Sinn. Und mein neues Abendformat wird bereits beworben über Twitter. Ich lach mich tot hier, Leute. Ich habe Twitter... Ich habe Twitter noch nicht gelesen. Wahrscheinlich geht's da richtig ab, gell? Das ist nebenbei auch eine sehr positive Eigenschaft, weil ich das gar nicht toll finde, wenn wir hier irgendwie zusammen sind. Dann wird parallel Tweet auf Tweet rausgehauen. Haben wir diesmal nicht so ganz so schlimm gehabt. Bedanke mich, Christus, bei dir für die Geduld hier, dich 3 Stunden allen möglichen Fragen zu stellen. Ich habe auch eine Liste begonnen mit Leuten, denen ich dann kritische Fragen zu Programmpunkten stellen möchte. Ich bedanke mich bei inzwischen 139 Zuhörern. Das ist, glaube ich, Platz 2. Und bei den Damen und Herren an den Geräten für das 3 Stunden lange Verfolgen eines weiteren Podcasts aus der Grillecke. Ich möchte weiterhin wie immer darauf hinweisen, dass am Sonntag, der 22. in Hamburg unter dem Hashtag Herzblatt ein Real-Life-Treffen stattfindet. Christos, bist du da? Ich war bei den letzten 2, ich werde wahrscheinlich da sein. Ich muss noch eine private Sache klären, aber zu 80% wollte ich nach Hamburg fahren. Auf jeden Fall, selbst wenn ausnahmsweise der Christos dort mal nicht sein sollte, gibt es trotzdem ganz, ganz viele interessante Kandidaten, die da hingehen werden. Nicht anfassen, aber ganz nah kommen und direkt 1:1 mit denen reden. Und dann haben wir als weiteres Programm, Gott, müssen wir das Pad halt vorbereitet haben. Als weiteres Programm für diese Woche, morgen den Christoph Schanhin und den Marcel Ritschel, am Freitag den Jan-Gerwig Möriker, am Samstag den Mirko da Silva und am Sonntag den Simon Lange und in der darauffolgenden Woche noch den Florian Unterburger, den Ralf Hurnig, den Stefan Körner und den Bernhard Smulatz. Und dann sind wir fertig. Leute, wir haben nur noch 8 Grillen. Das ist großartig. Jetzt gemütliche Nachsitzung oben im dicken Engel. Bitte die Aufnahmen stoppen und einen wunderschönen guten Abend.